Hast du mal probiert oder nicht? Noch nicht. Ja, noch Papier. Hört ihr was? Ja. Ja. Du nicht? Ja, nur so halbscharig. Ja, aber dann ist schön. Der ist gut, der ist gut. Eins, Kai. Hurra, wir leben noch. Der Stammtisch ist live. Sogar ich. And kicking. Ja. Ja, der Joe ist auch am Start. Ja, ja. Der Bastel. Hallo. Der Kai auch. Servus. Den habt ihr schon gehört. Ja. Naja, so halb geschmatzt wahrscheinlich. Ja. Schmischmasch. Ich bin der Jens. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist Stammtisch Ausgabe 35,5. Die ursprüngliche 35. Ja, die ursprüngliche 35 ist verschollen auf meiner Festplatte. Ah. Also eigentlich nicht verschollen, sondern bewusst nicht veröffentlicht. Die war so miserabel, die konnte man, oder wart ihr so besoffen? Beides. Nö. Ich glaube, wir waren nicht betrunken, ne? Nee. Wir waren nur total fertig. Aber mach mal die Musik aus. Die Musik fadet schon aus. Okay. Und ich glaube, der Kai ist trotzdem lauter wie die anderen. Ja, aber der redet auch lauter als alle. Weil der sich liegt immer an meinem männlichen Organ, ja? Ich rede mit deiner Stimme. Ach so. Also auch, eure Pegel sehen hervorragend aus. Na, das ist schön. Was, die Schwänge? Die Lörrache. Oh. Nein, also es gab natürlich eine Stammtischaufnahme zwischendrin. Die ist aber bisher mangels Zeit und auch mangels Qualität nicht veröffentlicht worden. Was habt ihr da nur getrieben, Jungs? Ja, das Problem ist, wir waren alle wirklich fertig mit der Welt. Ja. Du fehlst einfach als Korrektiv. Das war halt das Problem. Die haben sie ja zusammengerissen, Joe. Ja. Es hat 3-4 Folgen lang ist es noch einigermaßen gut gegangen, aber irgendwann. Und dann habt ihr nur über Politik geschwafelt, was keinen interessiert. Genau. Hey, 50 Jahre Musikkassette. Wir hatten keinerlei Themen so richtig. Aber das haben wir ja selten. Und haben irgendwie, ja, waren wir alle so im Halbschlaf, hatte ich den Eindruck. Gell? War einfach ein schlechter Tag. Das war einfach ein schlechter Tag. Und da haben wir uns entschieden, mehr Qualität statt Quantität. Ja. Macht Sinn. Richtig. Der Wastel hat Bier mitgebracht. Was trinken wir denn eigentlich als erstes? Feine Auswahl. Weiß nicht, was wollt ihr denn? Also, wir haben zweimal Rügele, einmal Meisel. Verschiedene Rügele. Und einmal. Also, eins so vom Geschmackserlebnis würde ich den Bock ganz am Schluss trinken mit der Schokolade. Ich glaube, das ist ja auch ganz schön. Schoko. Erzähl doch mal, was wir an Schokolade da haben. Hier, Mark's Chocolate Bock von Meisel in Friends. Das gibt es jetzt mittlerweile schon im normalen Getränkemarkt. Ja, also ich möchte, oder ich habe immer das Gefühl, dass der Ort da schon ein bisschen gehobenere Auswahl gegenüber, sag ich jetzt mal, dem 0815 Getränkemarkt hat. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, rein so vom Geschmackserlebnis müssen wir entweder mit dem Doldensud IPA anfangen oder mit dem Simcoe 3. Ja. Also am besten immer steigern. Ja. Also hier haben wir nussig, malzaromatisch, Holunder, Aprikose, Mango. Ich würde sagen, wir starten mit dem Simcoe 3, dann das IPA, weil. Dann machen wir das doch. Soll ich mal einschenken? Macht mal eine Öffnung. Also für alle Hörer, die es nicht sehen können, wir haben Riegele Brauspezialität Simcoe 3. Die Nummer 3 ist, glaube ich, weil 3 verschiedene Hopfen drin Aroma-Hopfen drin sind. Aber das ist auch immer unterschiedlich, weil der Noctus 100, der heißt, glaube ich, 100, weil er 10% hat, oder? Nee, weil er 100 auf dieser Dunkelskala hat. Die von, glaube ich, 0 bis 100 geht. Und das Auris 19, das Braut heißt, von einem 100-Jährigen. Wo ist dein Glas, Jens? Sehr. Okay. Also bei Auris bin ich immer versucht, diese Periodensystemzahl da irgendwie anzufügen. Aber ich glaube, Gold. Nee, ist nicht 19, ist viel 19 weiter schwierig. Oben. Also. Das heißt ja das goldene Feuer. Ja, das ist, also ich bin ziemlich sicher, das hängt mit der Hopfenanzahl hier zusammen. Hopfen. Bei Simcoe weiß ich es, ja. Ja, das lässt ja mal hopfen. Dem Hopfen-Dreiklang von Hallertauer Perle, Hallertauer Opal und dem amerikanischen Simcoe-Hopfen, der bei 0 Grad kalt gehopft das Bier im Reifekeller verfeinert. So genug spekuliert. Genau. Auf die Trinität. Prost, ihr Zipfel. Sowohl die Trinität aus Nase, Zunge und Bierschiss. Ich kipp mir das einfach mal in den Hals erstmal. Ja, das schmeckt fein. Ist schon gutes Bier, gell? Ja. Wollten wir die nicht eigentlich kühlen? Also das nee, wie gesagt, 3 Stunden oder was waren sie jetzt bei mir im Kühlschrank? Also hier steht Genusstemperatur 9 Grad Celsius. Naja, das wird es nicht mal ganz haben, aber. Schmeckt trotzdem gut. Also schmeckt ihr Holunder, Aprikose, Mango? Absolut. Ja. Aber schon so ein bisschen. Ja, aber schön mild. Ja. Also was ich da sonst, also das ist ja, wir haben ja hier dann als nächstes dann die IPAs. Da ist oft so schnell dann die Grenze erreicht, dass ich davon kein zweites oder drittes haben möchte, weil mir das einfach zu viel ist. Bei dem könnte ich mir das schon vorstellen. Also das ist schon sehr, sehr rundes IPA, ja. Finde ich. Ja. Also den Holunder, finde ich, schmeckt man raus. Und bei Mango, ich schmecke da immer die Mangoschale raus, weil da ist immer dieser holzige Anklang. Irgendwie so. Was ein bisschen Mangoschale? Mit Mangoschale, ja. Hast du Schorle verstanden? Nee, Schale. Ja, sonst hat das IPA ja häufig so diese Eigenschaft. Das sagt die Cutter immer, der versucht immer wieder ein IPA einzudringen. Sagt immer, das schmeckt so extrem nach Spülmittel. Die Lisa sagt, das riecht wie Kotze. Okay. Solche Sachen, wenn ich die höre, ich kann die nicht mehr vergessen. Ja, dann denkt jedes Mal daran. Das wird mir nicht mehr schmecken. Irgendwann statt beim Jetzt-Magazin Sperma würde wie Gurke schmecken. Das kommt doch drauf an, was du vorher isst. Ja, keine Ahnung, aber das ist genau so ein Kollege, Ding, was dir 20 Jahre nicht mehr aus dem Kopf geht. Ja. Mhm. Kennt ihr hier den Ananas auf Sperma-Geschmack? Soll so extrem fruchtig sein? Da ist ja so ein Mythos. Kollege von mir, der isst jeden Morgen, er sich aus der Kantine so eine halbe Ananas. Und du spekulierst? Ich denke mir immer. Ja, du spekulierst Kollege, deswegen, oder wie? Ja. Hast du ihn mal gefragt? Kollege hier. Hast du am Wochenende noch nicht wieder getraut? Hast du am Wochenende wieder mein Team verlassen? Gangbang Party. Haben meinen ganzen Mut zusammen. Ja. Sag mal, du machst doch wegen der Ananas immer Ananas. Oder der geht ja, halt ja, öfter ja mal auf Bukake Party. Bukake. Ja. So hat sich unser Niveau entwickelt über die Zeit. wenn jeder nicht immer die hast politischen du Themen. Ja? Jetzt wird hier einfach mal ein bisschen über Figi. Der Porno Podcast. Ja, da wären wir jetzt ganz groß vorne. Schon? Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn du dir heute, also so in den letzten Monaten, die iTunes-Charts anschaust mit dem Blick auf die Podcasts, dann sind da, glaube ich, 3 Podcasts oder 4 Podcasts in den Top 10, wo Frauen über Sex reden. Mhm. Das ist jetzt mit der neue Vergnügen. Es gibt einmal Sex, es gibt ein Sexvergnügen, dann gibt es mittlerweile noch 2 andere. Ja. Also ich glaube. Aber denen haben sie ja nachgewiesen, dass das alles Show ist. Wem? Den mit dem Sexvergnügen. Inwiefern? Na, dass die sich halt einfach Geschichten ausdenken, so ein bisschen aller wie früher halt Dr. Sommer in der Bravo. Ja, aber das wundert mich jetzt nicht, warum auch nicht. Ich meine, das ist ja Entertainment, da kannst du ja machen, was du willst. Ist ja wie die Frage, ja, klar, Fernsehen, Musik oder so. Ja, oder Milli Vanilli, ja. Ja. Die haben nicht echt gesungen. Ja, oder, Moment, wenn du die Analogie ziehst, dann ist ja da eigentlich, während die den Podcast aufnehmen, da hinten jemand, der es wirklich treibt. Ja, die Frage, die ich mir da stelle, hier die 2 Ladies, die das machen, die verdienen ja, ich glaube, also die haben mittlerweile immer so einen Sponsor vorneweg. Ja. Über den werden sie wahrscheinlich ein bisschen Geld reinnehmen, aber ansonsten verdienst du da ja kein großes Geld mit so einem Podcast, ja. Hm. Ja, über was? Kommt immer drauf an. Ich weiß ja, nicht, gut, weil die sind jetzt teilweise, also bei zum Beispiel Rocket Beans, die haben ja den ganzen Tag zu füllen mit ihrem Sender. Und die hauen zwischendrin auch Podcasts von sich, spielen die halt einfach auf YouTube ab. Ich glaube, das ist halt ein Distributionskanal, ja. Hast kein Bild, du hast halt ein Standbild und hörst den halt Ton, zu. Ja. Ja, ja. Und da sind auch immer stetig Zuschauer dabei. Also das geht irgendwie offensichtlich auch. Haben die so einen Dauerstream auf YouTube, oder was? Ja. Okay. 24 Stunden. Also ja, ich glaube, Fernsehsender, da gibt es halt live. Reich wird man damit jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass da genug Leute auch im deutschsprachigen Raum mittlerweile Podcasts sozusagen als Ankerprodukt verwenden, ja. Um dann irgendwie Radio oder Moderation oder Auftragsproduktion oder irgendwie sowas zu machen. Also wenn du dir gerade hier Holgi mit Huck die her anschaust oder dieses Forschergeist, was der Tim macht. Ja, oder wenn du dir Radio Nokular anschaust, ja. Die haben, ich weiß nicht, machen die Auftragsproduktionen? Nee, das nicht, aber die sind, die haben das mittlerweile so gemacht, die haben ja dann noch zig Spin-offs, andere Podcast-Projekte und die gehen jetzt ganz regelmäßig auf Tournee. So Live-Shows und so, ja, verdienen da richtig Schotter, glaube ich. Weiß ich auch nicht, also. Ja. Kommt halt immer drauf an, wie viele Leute kommen. Ja, die haben schon so pro Show dann irgendwie so 1000 bis 1500 Leute, da kommt schon ein bisschen was zusammen, ja. Ich gehe im Herbst zum Postillon live im Tino. Und bin ich gespannt, ob das entweder es ist total mistig oder es ist wirklich gut. Aber wer kommt da? Ich meine, wer macht das? Die haben doch, es gibt doch auch Videos, glaube ich, von denen, wo die da irgendwie diese zwei Schauspieler oder Mikro. Du musst nochmal dein Mikro richten. So? Ja. Ja. Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Ja, super. Gut. Marcel, du musst mal hier was zu dem Walpenis sagen, den wir hier gerade essen. Also ich traue mich nicht ran. Weil doch, du bist jetzt der Nächste. Du musst jetzt mal alles essen, komm. Also er sieht aus wie DJ Ötzi, nee, nicht DJ, der andere Ötzi, wie heißt er? MC Ötztal. Also die dunklen sind mit Sojasauce, die ein bisschen helleren sind mit Okay, also ich erkläre das mal, die einen schauen aus. Wir essen Beef Jerky. Ja, die einen schauen aus wie kleine Rattenhoden. Und die anderen sehen aus wie Walpenis-Vorhaut. Aber riecht nicht so schlecht. Mhm. Aber es sieht auch so schrumpelig aus wie ein Hodensack, ein Alter. Du musst es ja wissen. Boah, ist das zäh. Wie lang muss ich kauen? Ja, geht schon. So lang, bis du schlucken kannst. Oder kommt es genauso wieder raus? Ja, wobei die, muss ich sagen, die mit Sojasauce eingelegten, die sind ein bisschen... gefühlt bisschen softer. Ja, wahrscheinlich durch den Soja. Den habe ich jetzt gerade gegessen, der ist gar nicht so soft. Ich glaube, du hast einen Pizza gehabt. Hast du einen dunklen oder einen helleren gegessen? Hellen. Die hellen sind mit so ein bisschen eigentlich eher pastös gemacht und die dunklen in so einer eher flüssigen Marinade. Mhm. Wie unterscheidet sich jetzt ein selbstgemachtes Beef Jerky von einem zu kaufenden? Weil die kaufenden, dass ich im Vorhinein mehr so streifig, mir aussuchen oder? Kann, was es halt für ein Fleisch ist. Dass es kein Roadkill ist, wie ich das immer denke, dass es ist. Also schön. Das auf dem ist, also Asphalt. Okay, und dann nochmal ganz kurz für alle Leute, die das noch nicht kennen. Also man trocknet Fleisch an der Luft. Also das ist sozusagen eine traditionell trocknest du es an der Luft. Du kannst dir entweder, es gibt die Möglichkeit, du kannst dir selber einen Dörrautomaten bauen, dass du quasi dir einen Kasten baust mit ein paar Belüftungsschlitzen und innen drin hängst du so eine alte Glühlampe rein, dass du damit ein bisschen Temperatur reinkriegst. Mhm. Und dann trocknest du es halt, weiß ich, ein, zwei Tage lang. Weiß die EU davon? Da haben jetzt halt alle Jerky-Hersteller haben jetzt ein Problem langsam. Kannst du doch geschmacklich immer auf der Auer Duld kaufen, die alten Glühbirnen. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, kommen immer aus Osteuropa. Ah, ja. Ah, okay. Kannst da hinten drauf schauen, made in Weißrussland und den ganzen Scheiß. Von Osram. Ah, okay. Und ich habe halt jetzt einfach. Wattzahlen. Ich habe halt von meiner Mama, die hat so einen Dörrautomaten, den haben die sich irgendwann gekauft, weil die halt Unmengen Äpfel haben. Und dann machen die halt einfach immer Dörrobst. Trocken. Und ich habe Kräuter gerade gemacht, die ich bei mir geschnitten habe. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich das auch gleich mal mit. Und okay, das heißt, du hast Fleisch geschnitten. Einmariniert den ganzen Tag lang, dann 7 Stunden da reingepackt. Also ich muss sagen, der Kai zwiebelt sich das Zeug da rein, da gäbe es keinen Mord. Das hat schon einen Suchtfaktor, gell? Mhm. Der hat ja auch vorher Salat gegessen. Du weißt, ich habe letztes Mal die Decke wieder drauf machen müssen und das ganz weit wegräumen, weil sonst... Wie ich es gerade gesagt habe, wenn das Erste ist, denkst du, oh bitte lass es gleich vorbei sein, bitte lass es gleich vorbei sein, bitte lass es gleich vorbei sein. Lass es runtergeklungen, denkst du, naja, so schlecht war es doch auch nicht, oder? Eins so, noch eins und dann... Dann bist du wie ist das Kalorientechnik? Wie eine Jungfrau. Relativ wenig, also oder? Das ist ja. Das würde ich so nicht sagen. Du schaust, ist das ganze Wasser draußen. Also eigentlich ist es ja energetisch total aufgeladen. Ja. Okay, aber es ist ja kein Fett drin. Also es ist ja das ist mageres Fleisch. Sehr mageres das, Fleisch, gell? Ja. Aber es ist zumindest von der, sag ich mal, Volumen-Dings halt, denke ich, relativ kompakt. Okay. Mhm. Also ein Stück entspricht einem Schnitzel. 7 Beef Jerky sind auch in Schnitzel. Wie viel Kilo hast du denn gemacht, Marcel? Das waren jetzt 2 Pfund. Also 1 Pfund Flanke und 1 Pfund Nuss. Okay, und dann das ist jetzt aber wie viel von der Gesamtmenge? Nuss, aka Eggs. Das ist alles? Das ist alles. Geil. Okay. Also, klein bisschen habe ich schon gegessen, aber trotzdem mehr wie die Schale war es nicht. Okay. Aber das ist auch wenn du ein Kilo Rindfleisch nimmst, ist es auch nicht recht viel mehr als wie die Schale. Ja, das stimmt, ja. Und das an der Tankstelle ist quasi eigentlich genau das Gleiche. Nur industriell hergestellt. Genau. Und hier kann ich, also ich bin halt bei meiner kleinen Metzgerei und die sind halt irgendwo am Land draußen und haben halt 2, 3 Höfe irgendwie nebendran und da haben die das Fleisch her. Aber, also das in der Sojasauce ist geschmacklich, also für mich 10-mal besser als das andere. Gut. Wo wir hier gerade das Thema Glühbirnen aus Osteuropa hatten. Ich hatte es jetzt schon zweimal, dass ich Sachen auf eBay Kleinanzeigen gestellt habe. Die sind dann nicht für Geld über den Tisch gegangen, sondern ich bin die nur losgeworden, wenn ich sie verschenkt habe. Hm. Und beides Male, also ich schreibe dann immer hin, geschenkt gegen Abholung. Mhm. Und beides Male kommen so, wie sage ich das jetzt möglichst unrassistisch? Das ist ein ganz schmaler Grat, weil ein ganz schmaler Grat ist. Kommen Menschen an. Menschen erstmal deutlich machen. Die für mich. Vorsichtig mit Ausdrücken wie Phänotyp und Chronotyp, gell? Nein, keine Sorge. Die auf mich nicht den Eindruck machen, dass sie das für sich holen und auch nicht den Eindruck machen, dass sie das irgendwie für einen Freund oder so abholen, der jetzt irgendwie sich gerade eine Wohnung einrichtet. Also eine sondern gewerbliche. Ja, aber ich meine, was machen die denn mit so alten Möbeln? Was macht man denn da gewerblich mit? Könnt ihr mir das erklären? Ich verstehe das nicht. Die Karten, die wahrscheinlich wirklich nach Rumänien oder so. Ja, aber das kann sich doch nicht lohnen, man Möbel. Weiß ich nicht. Alte Möbel, noch nicht mal in Rumänien kriegt man dafür Geld. Ja, aber offensichtlich. Also okay, vielleicht kriegt man Geld dafür, aber ich meine, weißt du, das ist irgendwie dann 20 Kilo und entsprechendes Ladevolumen. Die Frage ist, lohnt sich sowas? Wie Brennholz, wie auch immer. Vielleicht ist das als Brennholz noch ab was wert. Ab einem gewissen Alter wird das ja unter Umständen, wenn du das an der richtigen Stelle platzierst, an die du vielleicht gar nicht rankommst, unter Umständen besser verkauft. Es gibt ja da, weiß ich, in Freimann, da beim Zenit hinten dran, gibt es ja immer diesen Flohmarkt, da sind ja Hallen voll mit Möbel. Also meine Erfahrung da ist jetzt zweierlei. Wenn es um Möbel irgendwie geht, hatte ich damals die Erfahrung gemacht, wollte das gar nicht über eBay Kleinanzeigen verhökern, sondern damals, als ich von Limburg nach München gezogen bin, habe ich versucht, das zu spenden irgendwie. Mhm. Und hatte da mit so einem lokalen Organisation telefoniert. Die haben gesagt, haben wir momentan keinen Bedarf, obwohl das gerade zur Höhe der Flüchtlingskrise war. Und ich sagte, wir haben die Hallen voll, holen wir nicht, okay. Dann habe ich nachher vieles weggeschmissen. Und jetzt im Rahmen des Umzugs von der Katta hatte sie auch einiges bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Und lustigerweise war es dann so, dass das, was umsonst reingestellt war, das war ein totaler Pain in the Ass, weil alle Leute geschrieben, wolle noch haben oder ist er noch da? Ja, so, also so wirklich so ganz ja. Kurz, noch nicht mal Hallo oder ich würde gerne so. Und dann hatten wir für ein paar Sachen dann eigentlich eine Uhrzeit vereinbart, wann die Leute kommen sollten. Kamen nicht. Sind sie nicht gekommen und so. Ja. Und die Sachen, die du dann, obwohl es echt irgendwie 10 Euro waren, also weil es auch halt nichts mehr wert war, die Leute sind gekommen, lustigerweise, ja. Also wo du noch irgendwie so einen Mindestbetrag genommen hast. Die sind erschienen. Ja gut, aber das ist komisch. Natürlich klar, weil wenn du bereit bist, dafür Geld zu zahlen, dann willst du es auch wirklich haben. Und das andere ist halt irgendwie so vielleicht so ein bisschen ein Mitnahmeding. Also für mich ist das wirklich, ich verstehe das nicht, was die, also weißt du, die fragen dann auch, haben sie sonst noch irgendeinen Schrott? Ja, offensichtlich, ich glaube, das ist halt für, wenn… Alten Rasenmäher. Ja, wenn du Metall und so hast, ja. Bitte? Metallrestwert. Ja, wenn die das nächste Mal fragen wegen dem alten Rasenmäher, ich hätte einen. Wir stellen einfach das einzelne. Ja, aber was war das denn, was du da verhökert hast? So ein Funktionsbett, 90 mal 2 Meter, 90 Zentimeter auf 200 Zentimeter, Einzelbett mit Schubladen drunter. Ohne Lattenrost, ohne Matratze. Mhm. Hast du 20 Euro reingestellt, da ging es nicht. Hast du 10 Euro reingestellt, da ging es nicht. Und für null ging es weg. Für null ging es weg, da hatte ich glaube ich 20 Interessenten innerhalb von einer halben Stunde. Das ist so interessant, oder? Also… Also wir haben bei uns in der Arbeit, wir haben… Ich weiß nicht, was die Leute damit machen. Die machen offensichtlich, sind die auf einer Tour gewesen. Ja? Ja, ja. Also die hatten einen Transporter dabei, den hatten die schon halb voll, haben sie meine Sachen noch dazu. Aber jetzt mal, ohne Scheiß, das kann sich doch nicht lohnen. Es kann sich doch nicht lohnen, das irgendwie, keine Ahnung, hinter die rumänische oder die ukrainische Grenze zu fahren und dann irgendwie für… 30 Slotti zu vertickern. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht… Jetzt ist es doch rassistisch geworden. Aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht richten die auch hier irgendwo so mehr so Behausungen ein, wo die halt dann zu vielen drin wohnen. Wir hatten mal eine Putzfrau von einem von so einem Unternehmen und da hatten wir sehr viel Fluktuation, immer eine neue. Da haben wir halt festgestellt, dass die halt durchgängig ständig halt Leute aus Rumänien nach Deutschland gebracht haben. Und die mussten ja irgendwo wohnen. Also du kannst sie ja nicht hierher bringen und dann die für wenig Geld putzen lassen und dann müssen die sich hier auch noch eine Wohnung suchen. Ohne feste Anstellung und sonst irgendwas. Ich meine, da gibt es offensichtlich gibt es da für die, also die haben offensichtlich irgendwo für die Leute Wohnräume. Ja, was? Und die musst du ja auch einrichten, weil die können ja auch nichts mitnehmen und die können jetzt auch nicht zum Ikea fahren und sich was kaufen. Insofern ist halt sowas dann super, weil das kostet gar nichts. Und so kannst du halt nochmal für wenig kannst du den halt bieten. Du kannst denen halt sagen, alles klar, kommst du hierher, hast ein Zimmer, ist was drin, also Bett ist drin, Tisch, Schrank, hast alles. Gehst ein bisschen arbeiten. Und dann ja, das ist ja dann noch, das, ich hab das eine Zeit lang beobachtet. Wenn ich mal hier in München am Arbeiten bin, unser Büro ist in der Nähe von der Theresienwiese. Und was ich dann immer, wenn ich da morgens mit dem Fahrrad hinfahre, weil ich praktisch das nördlich von der Theresienwiese ist ja so sind ja so die Bürokomplexe. Und dann praktisch direkt an die Theresienwiese angrenzen, ist auch schon so ein Bürokomplex. Und da sind am Seitenstreifen sind halt Parkplätze, wo du sonst parken kannst. Und was mir da eine Zeit lang jetzt extrem aufgefallen ist, ich bin dann da morgens so irgendwann zwischen 7 und 7:45 komme ich dann da so vorbei. Und dann ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen, dass dann da Autos waren mit, ich glaube, rumänischem Nummernschild oder sowas, die von innen drin, so das war noch im Winter, so extrem beschlagen waren. Hm. Und dann habe ich auch teilweise dann halt morgens die armen Leute da stehen sehen, weißt du, die dann halt zum Betteln da sind. Ja? Und die haben dann halt echt mit 4 Mann in so einem Auto, irgendwie so VW Passat oder sowas geschlafen. Hast gesehen, war halt alles, die Sitze so nach unten geklappt und, und mit Kissen und so. Also da denkst du dir auch, oh Gott, ja. Also. Ja, aber das ist so eine Art Berufszweig. Also bei uns am Rotkreuzplatz, wenn ich da rumlaufe seit Jahren, ich sehe da eigentlich immer die gleichen Leute. Und die da am Betteln. Ja, und das ist mehr oder weniger so eine Familie. Ja, da siehst du, das ist eine alte Frau, das ist ein alter Mann, das ist ein junger Mann und eine junge Frau und noch 2, 3 andere. Und die tingeln da eigentlich immer in der Gegend herum und das schon seit Jahren. Ich finde das echt eine interessante Seite des europäischen Binnenmarktes. Ja. Also das hört sich jetzt total, ich meine das gar nicht so schlimm. Freie Arbeitsplatz war. Nein, ich würde das schon mal interessieren, weil also ich habe noch nie da wirklich guten Journalismus drüber gelesen. Ja? Mich würde das wirklich mal interessieren, wie das mit diesen ganzen Bettlerbanden ist, die hier irgendwie in München angekarrt werden. Ich glaube, das sind ziemlich gut organisierte, nahezu mafiöse Strukturen. Ja, aber es ist gerade da deswegen halt schwierig wahrscheinlich journalistisch hintergehen. Gut, aber es gibt, gut, dann lass es vielleicht nicht die Bettler sein, aber die ganzen, also wir haben zum Beispiel einen rumänischen Putzmann und ich glaube, es gibt eine ganze Horde an Ost- und Südosteuropäern in West- und Mitteleuropa, die halt hier so haushaltsnahe Dienstleistungen, von Malern über hier die Umzugsleute, die wir hier hatten, kamen aus der Ukraine, aus Russland und aus Moldawien und so. Ja, das würde mich schon mal so ein bisschen interessieren, was die so für Geschichten zu erzählen haben. Also ich bin jetzt der Einzige von uns vier wahrscheinlich, der wirklich im produzierenden Gewerbe tätig ist. Bei uns, also in der Buchbinderei zum Beispiel, da hast du viele Tätigkeiten, die, sage ich jetzt mal, höchstens einen mittleren Grad an Anspruch haben. Du hast einen Maschinenführer, der stellt die Maschine ein und dann muss halt irgendjemand 8 Stunden dort stehen und das Zeug raustun und schauen, dass alles immer gleich reinläuft. Ja. Wir haben da effektiv gesehen 2 deutsche Maschinenführer und ansonsten sind da Polen, Griechen, Ungarn. Ja, aber die temporär nee, hier in Deutschland? Die sind halt einfach, die sind da fest angestellt. Wenn du dich mit den Leuten… Sind die mit Familie hier oder? Ja, klar. Nee, das meine ich, aber die sind nicht hier in Deutschland aufgewachsen, sondern die sind irgendwann… Die sind halt, ja, keine Ahnung, so genau weiß ich jetzt auch nicht. Die sind halt auch schon teilweise um die 50 oder was, die werden nicht schon immer da gewesen sein. Aber das sind halt so klassische, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich europäische Arbeitsauswanderer der zweiten Runde oder so. Die dürften so in den 70ern wahrscheinlich gekommen sein. Aber du findest halt für diese Tätigkeiten, du findest halt auch kein deutsches Personal. Aber wieso eigentlich nicht? Weil ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, dass jeder Deutsche besser ausgebildet wäre, als dass er diesen Job machen könnte. Nein, also nicht besser ausgebildet zwangsläufig, aber der, du hast ja da, denke ich. Aber wieso machen die es dann? Ja, du hast, ich denke, du hast zwei Kategorien. Das eine ist, dass du da wirklich, die kriegen halt auch bloß Mindestlohn, weil du ja, in der Branche, ist halt für Hilfstätigkeit mehr oder weniger, ist halt nicht mehr rauszuholen. Ja, klar. Das ist das eine. Und das andere ist, aber der könnte dass sich halt für diese Art von Tätigkeit, ich glaube, dass sich da viele, sag ich jetzt mal, hiesigstämmige einfach zu schade dafür sind. Aber wieso ist der das denn nicht? Weil ich meine, wenn der halt hier Jahrzehnte fest angestellt wird. Der kriegt halt auch sonst nichts. Na wieso? Wenn der theoretisch Arbeitslosen meldet. Aber der braucht halt einen Job zum Beispiel, wo, sag ich jetzt mal, Sprachkenntnisse im Prinzip mehr oder weniger nicht bloß zweit, sondern ganz hinterrangig irgendwie sind. Ja. Da langt es, wenn der vier Wörter kann und du kannst dich irgendwie, da kann sich auch der Kroate mit dem Bulgaren, kann sich da halt einfach verständigen und sagt, du hier, ich so und überhaupt langt der. Ja, das meine ich ja, aber jetzt im Vergleich dazu könnte doch, also warum sind die sich nicht zu fein dazu, so eine Arbeit zu machen? Ja, weil sie keine Alternative haben. Ja, aber theoretisch, die Alternative, die der Deutsche hat, ist ja, ich mache gar nichts und nehme dafür die Grundsicherung. Die hätte der ja theoretisch auch zu. Naja, aber das ist ja jetzt quasi, wenn er sagt, die kriegen keinen Deutschen dazu, sowas zu machen, dann finde ich das ja schon irgendwie ein bisschen bedauerlich. Naja, ich meine, das Niveau ist halt ein anderes, von dem die kommen. Naja. Um da jetzt nochmal kurz einen Bogen zu deiner Einstiegsthese dazu zu machen. Wir haben nämlich bei mir in der Arbeit auch einen, ich nenne ihn den Bazar, das ist beim Personaleingang, ist halt so eine lange Bank und wer halt irgendwie Sach hat, was er nicht mehr braucht, legt es dahin und wer es halt brauchen kann, nimmt es mit. Und ich habe da, wie wir umgezogen sind und kurz davor, wie wir ausgemistet und so, also ich habe da in der Tat, ich habe da eine Menge Scheiße hingebracht und hingelegt und es ist alles weggegangen. Du findest für alles, gerade wenn die Leute am unteren Bereich des Lohnniveaus sind, du findest für alles jemanden, der das Sach brauchen kann. Entweder sag mir mal eine Scheiße als Beispiel. Ich kann mir gerade nichts vorstellen. Eine Socke zum Beispiel. Mundgeblasenen Teelichthalter, drei nebeneinander in so Batikfarben durchgefärbt Warum hast du sowas? Das sind halt Sachen, die kriegst du irgendwie auch mal von irgendwem geschenkt, der halt gemeint hat, sowas fällt mir halt zufällig dann mal runter. Ja, wie auch immer. Also, und es gibt ja mehrere so Sachen. Also, oder halt. Anderer Klassiker ist, weil ich die von früher noch gehabt habe, James Bond Videokassetten. Mhm. Wer hat noch? Versuch mal auf eBay Videokassetten, Originalkassetten zu verkaufen. Die kriegst du nicht. Ja, Original Star Wars, komm. Nee, ich hab's mal. Episode 1, ich habe probiert, diese James Bond Videokassetten auf eBay zu verkaufen. Du kriegst nichts dafür. Kein Mensch wollte die haben. Nach ich glaube, 12 Wochen haben wir sie wieder raus. Dann habe ich sie dahin. Tag später waren die Dinger weg. Ja, weil das hat ja nicht mal Charme. Also ich meine, eine Platte hat Charme, wenn du die anhörst. Ja, aber VHS anzuschauen, wenn du irgendwie Blu-ray oder so gewohnt bist, dann schaust du da drauf und denkst dir, was ist das? Das will ich nicht sehen. Also das hat auch, Matsche. Ja, das sieht halt auch nicht, also da hast du auch keinen Bock drauf. Ja. Deswegen ist es, also kann sich da, glaube ich, nicht so ein Nischenbereich entwickeln. Wenn das Laserdisc wäre. Dann noch was anderes. Ja, so Geräte. Ja, so ein Gerät. Ja. Und die haben aber, und da, das ist ja auch, um da nochmal ein Ding zu machen, musst halt auch mal schauen, wo die wohnen. Mhm. Die wohnen halt nicht in München oder in Ebersberg oder sonst was, sondern die wohnen halt irgendwo am Land draußen und haben halt dann, keine Ahnung, wohnen irgendwo im Nirgendwo und haben dann trotzdem, was weiß ich, eine Viertelstunde Anfahrt. Mhm. Und hin und her, weil das können sie es halt auch nicht leisten, irgendwo in Stadtrandnähe oder so. Aber da musst du mal überlegen, wie schmerzfrei die sind. Ja, aber also, das finde ich doch eigentlich bewundernswert. Ja, eben, die könnten, ich habe da ja höchsten Respekt. Die könnten sich ja dann, wenn sie jahrelang hier gearbeitet haben, können sie sich ja eigentlich auch theoretisch sagen, ach, da bin ich mir zu fein für, nehme ich Grundsicherung. Die steht ihnen hier theoretisch auch zu. Aber das machen sie offensichtlich nicht. Ja, eben, da sind noch gewisse Arbeitsethos vielleicht da, ich weiß es nicht. Ach, ich will das jetzt gar nicht so kritisch sehen. Mich würde interessieren, mich würden auch einfach wirklich diese Geschichten tatsächlich dahinter interessieren. Ja? Also dieses, was lasst ihr an Familie hinter euch? Kommen eure Kinder mit? Habt ihr Kinder? Wenn nicht, wieso? Und so weiter und so fort. Also diese ganzen kleinen Einzelschicksale. Ja, ich glaube, das ist halt, ich glaube, da sind halt zwei verschiedene Paar Arbeitsnomaden, in Anführungszeichen. Ja. Also, die einen sind Und das sind, glaube ich, die, die jetzt der Wastel bei sich auf der Arbeit hat, die wirklich dauerhaft kommen. Also die jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt meine Familie. So klassische Auswanderer. Klassische, klassische Migration. Du kommst hier rüber und baust dir hier ein neues Leben auf. So. Ja. Ich glaube aber, dass oftmals gerade die, die jetzt hier so als Möbelpacker unterwegs sind oder gut, die Bettler sowieso wahrscheinlich, ja, dass das halt eher so Sachen sind, wo die sagen, okay, ich lasse meine Familie hier in meinem Heimatland und ich gehe arbeiten und überweise Geld zurück. Genau. Ja. So wie du das klassisch auch so im Mittleren Osten hast, die dann in Abu Dhabi oder Saudi so arbeiten, ja, die dann aber aus Bangladesch oder so kommen. Ich weiß zum Beispiel, früher, das war Ende der 90er, als ich da so viel in der Gastro gearbeitet habe, hatten wir auch immer zwei Schwestern aus Kroatien. Da war ja gerade so Jugoslawienkrieg zu Ende, die dann bei uns, die eine hat gekocht, also in der Gastro hat mitgekocht und die andere hat immer auch doch so ein bisschen mit geputzt und so weiter. Und die hatten praktisch dann, die sind immer irgendwie für 3-4 Monate gekommen, haben gearbeitet, einen Monat nach Hause, 3-4 Monate wieder da gewesen und so weiter und haben halt damit das Haus daheim finanziert und so den ganzen Wiederaufbau. So, ja. Also ich glaube, da gibt es halt beide Varianten, ja. Und ich glaube halt oftmals ist es gerade so in diesem Bereich Möbelpacker und so weiter, dass das, dass die halt sagen, okay, ich versuche jetzt halt einfach über einen absehbaren Zeitraum Geld zu sammeln, um dann mir daheim was aufzubauen. Ja. Also wir hatten jetzt einen Gartenbauer, die sind auch hier ansässig. Das waren Albanen. Albaner, nicht Albanen, Albaner. Und Albano. Albanesen. Dr. Alban. Rumina. Ja, du bist ganz schön. Albano und Rumina. Du bist ganz schön Alban. Albano. Albino und Romana. So, auf alle Fälle. Und das war halt auch, die waren halt von der Arbeitsmoral, das war halt wirklich krass. Schlecht oder gut? Gut, gut. Ja. Also ich bin. Oh, endlich wird wieder Bier geöffnet. Ich bin halt, also ich gehe früh in die Arbeit. Ich bin morgens, ich gehe halt vor 6 aus dem Haus im Regelfall. Ein Tier. Und. Ein Esotier. Ein Esotier. Ja, Esotier. Und die waren halt teilweise morgens um 6 Uhr waren die bei mir in der Garageneinfahrt und haben gepflastert. Und dann bin ich heimgekommen. Und hatten schon Bier offen. Das hat ihnen gefuchst, das wollte er auch. Nee, das haben sie nicht. Aber die haben dann, wie ich abends gekommen bin, haben die immer noch gepflastert. Mhm. Die waren auch teilweise Samstag bis 20 Uhr abends da und haben Terrasse gemacht oder Garten gegraben und sonst was. Wo ich mir echt gedacht habe, versuche mal einen deutschen Handwerker zu kriegen, der überhaupt am Samstag kommt, geschweige denn der am Samstag von 7:30 in der Früh bis 8 Uhr abends da ist. Ja, gibt's schon. Also ich glaube, das machen halt gerade die, die halt, die quasi ihr eigenes Geschäft haben. Ich weiß noch, der, der bei uns die Küche aufgebaut hat, der war echt stark. In eurer herzigen Wohnung, oder wie? Ja. Das, das war so ein Bayer vom Land, ein relativ junger, ich würde mal sagen so Mitte, Ende 30, ein bisschen jünger als ich damals, ein bisschen älter als ich damals. Der hat halt den Auftrag gekriegt, wusste halt dann von der Spedition, wie viel Graffel das ist und ist da hingefahren, hat gesagt, ja, für morgens nimmt er sich einen mit, der ihm beim Tragen hilft und aufbauen macht er allein. Mhm. Und der hat, der kriegt dafür dann quasi so einen Festpreis. Ja. Und je schneller es geht, desto mehr verdient er auch. Ja, und, praktisch an Bord, ja. Der war saugut drauf. Ich habe mich mit dem halt unterhalten und mir auch seine Karte gegeben. Der macht halt auch noch mehr. Also das ist nicht nur Küchenaufbau, aber das ist halt für ihn ein super Geschäft, weil der ruft die Spedition ihn an, sagt, mach das da und da kriegt er sein Geld. Und er meint, das macht er halt jetzt, also der macht das 7 Tage in der Woche am Stück, immer ewig lang und dann macht er halt mal eine Woche Pause und das macht er dann sehr, also das macht er jetzt ein paar Jahre lang und dann hat er irgendwie sein Häuschen bezahlt und dann macht er gemütlich. Also ich glaube, wenn du halt irgendwie dein eigenes Ding damit hast, dann findest du schon jemanden, der ja, und das ist nicht limitiert irgendwie auf so irgendwie Küchen, die du bei IKEA oder so bestellst. Von uns eine Bekannte, die ist auch umgezogen und die Tante von ihr, der die Wohnung gehört, die hat mehrere Objekte hier in München, also kannst du dir vorstellen, da ist ein bisschen Geld da. Und sie ist so das Patenkind und dann, ja gut, dann kriegst du halt eine gute Küche da reingebaut. Also hat die da eine Pulthauptküche reinbauen lassen. Ja, so, und das kostet ja richtig Schotter, ja. Und dann habe ich auch gefragt, und wie hat das eingebaut? Ja, da war auch so ein Typ, der das ganz alleine gemacht und der hat das auch in 2 Tagen knallhart durchgezogen, halt auch von morgens bis abends knallhart. Der kam irgendwie drüben aus Leipzig oder so, ist deshalb da runtergefahren. Mhm. Also der ist schon dann entsprechend, wenn du da halt Gas gibst, wahrscheinlich Pulver mit verbunden. Ich glaube schon auch. Naja, du musst es ja auch mal anders sehen. Wenn die Leute halt einfach die Familie von mir aus in Bulgarien oder Albanien oder sonst was unten haben. Dann hast du auch eine Zeit. Die haben ja hier dann effektiv so gesehen nichts zu tun. Und wenn du halt dann, je mehr du schaffst, umso mehr verdienst du, dann arbeitest du natürlich auch wie ein Tier. Das ist doch jetzt mal blöde Analogie, aber das ist ja bei mir jetzt so als Berater, Kasper, fast genau das Gleiche. Wenn ich unter der Woche unterwegs bin und sitze da irgendwie in Frankfurt, dann ist mir das auch egal, dann arbeite ich auch bis 10, 11, 12, 1 Uhr und fange morgens früh wieder an, weil kannst ja sonst gehe ich eh nur ins Hotel und ja, willst du da, ja? Also. So, Männer, wir trinken das nächste Bier. Wir trinken aus dem Riedenburger Brauhaus. Meinst du, es passt schon wieder leer? Ist ein IPA. Ist auch ein IPA. Und hier ist auch nochmal schön erklärt, wo ein IPA eigentlich herkommt. 19. Jahrhundert, Britisch-Indien. Indien, oder? Engländer sitzen auf dem trockenen, Bier muss her, Problem, Bier wird schlecht auf der See, nicht seekrank. Lösung, mehr Alkohol, mehr Hopfen, dann vor Ort verdünnen. Verdünnen? Fragezeichen, nö. Och, schmeckt nicht. Super. Indian Pale Ale erfunden. Prost. Brauchen wir nicht. So steht es da drauf, in der Art und Weise, ja? Wortwörtlich. Ach so, okay. Ich habe gedacht, du hast jetzt wirklich so, nö, schmeckt super. So unglaublich, unglaublich schnell improvisiert. 21. Jahrhundert, Braumeister schickt 2 Söhne in die Welt, neues Bier muss her, fit ein altes IPA, mach ein neues IPA, schmeckt richtig spitze, alles Bio, alles glücklich, alle Prost. Alles Bio? Ja. Okay, das ist Bio. Ja, früher war noch alles Bio, ne? Ich ist es Bio. Ich ist regional. Wo ist denn eigentlich Riedenburg? Ja, das ist echt zu warm. Das ist im Allgäu. Schauen wir mal aufs. Kennt ihr dieses? Excel. Um da gerade nochmal einzuhaken, kennt ihr dieses Video 933. Deutsche Handwerker versus polnische Handwerker? Nee, kenne ich nicht. Ich muss es mal suchen, dann kannst du es irgendwo hinten mal anhängen. Das ist auch so, wo halt quasi der deutsche Handwerker so gegenüber. Sehr gut, Kai. Ich hab mir gerade die ganze Zeit das Gleiche gedacht. Warmes Bier ist fein. Trink gerne warm. Dem polnischen Handwerker quasi so gegenübergestellt wird und wo der Deutsche den ganzen Tag also nur vor sich hin hier, oh, und mein Rücken und wissen Sie und hier und überhaupt und dann den Lehrling da die Röntgenbilder holen schickt und in der Zwischenzeit die polnischen Handwerker kommen halt und bauen die ganze Wohnung und auf dem Weg dahin haben sie noch ein Dach eingedeckt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass du wirklich, sobald du in irgendeiner Art und Weise dein Schäfchen ein Stück weit im Trocken hast, dass du halt dann auch nicht mehr anfängst, irgendwie groß einen auf anstrengend zu machen. Ja, wozu auch? Erzählt meine Schwester immer von dem. Willkommen in meinem Leben. Ja, erzählt meine Schwester immer von vom Lehrerzimmer, die ganzen alten Lehrer, die bei ihr abhängen. die kümmern sich um nichts mehr, denen ist alles relativ wurscht. Also wenn jemand nachher außer mir das Bier holt, das ist im Eisfach, ja. Das war mir jetzt echt zu warm, das kann ich nicht trinken. Dann schmeckt das doch nicht mehr. Da müssen wir. Echt? So. Na gut. Also im Vorfeld dieses Podcasts habe ich ja alle Kombatanten gefragt, ob sie sich denn auch diesmal Gedanken gemacht haben, worüber wir reden wollen. Ich nicht. Die Kombatanten. Die Rumbatanten. Und unser Kommilitone und Waffenbruder. Wer? Mach mal einen langen Schwung, bitte, falls du mich meinst. Ich muss erst runter essen. Der Mann fürs Beef Jerky hat sich Gedanken gemacht. Neben mir. Vom Kai habe ich kein Feedback bekommen. Vom Joe wissen wir alle. Das macht er aus Prinzip nicht, was ich auch sehr charmant finde. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Ich war so lange. Kai hat es vergessen. Ein bisschen Spontanität muss schon. Aber gestern war doch Feiertag, Kai. Da hast du doch bestimmt ein bisschen sinniert und philosophiert. Der war doch besoffen. Er hat getrunken. Ich kann sagen, wie es Augustiner geschmeckt hat. Ja. Na gut, dass Augustiner ein gutes Bier ist, ist ja. Unbestimmt. Ich habe aber vom Augustiner letztens mal den hellen Bock probiert, aber, der war aber, nicht so. Aber ich hätte ein Thema, was sich heute ergeben hat. Just heute. Es ist also noch nicht so gut abgehangen. Nee, ist noch nicht so gut gejerkied. Aber ihr habt ja mitbekommen, wer heute gestorben ist, oder? Der Helmes. Helmi. Die Birne. Der Dicke. Die Birne ist gestorben. Oh. Der Dicke ist. Hast du nicht? Nee, habe ich heute nicht mitgekriegt. Ja. Also der Dicke ist gestorben. Wir reden von Helmut Kohl. Ja. Wir reden von Helmut Kohl, ist heute im Alter von 87 Jahren verstorben. Ich habe gedacht, der wäre deutlich älter. Das Schlimme mittlerweile war, schon, gell? Das Schlimme war, als ich die Nachricht gesehen habe auf meinem Handy, habe ich, ist der nicht schon? Echt? Ja. Nein, also, ich meine, man muss sagen, die Zeit ist schon recht lang her, als er aktiv war. Ja, aber. Und er war jetzt dann auch nicht mehr präsent und insofern war er für mich auch nicht mehr existent. Und ja, deswegen habe ich jetzt, dachte ich mir so, war mir jetzt nicht mehr bewusst, ob ich es mitgekriegt habe, nicht mitgekriegt habe, ist er noch oder ist aber er nicht. Aber das heißt, er war kann bei der, ja sein. Also mal, wenn ich das mal rückrechne, war er bei der Wende dann quasi 59, 60. Ja. Er war ja gar nicht so alt, da hat er aber dann deutlich älter gewirkt, vielleicht danach nicht mehr so stark nachgelassen. Aber ich weiß nicht, wie euch das als Kind ging und noch so als Teenager. Erzählst du jetzt die Geschichte von Bundeskanzler Helmut Kohl? Der Begrifflichkeit. Ja. Also für mich war halt früher Bundeskanzler Helmut Kohl, das war ein, also ein Wort. Das war ein Wort, ja. Das war gar nicht so irgendwie, es gibt nicht dass mal. Es jemand anderes gibt als Bundeskanzler Helmut Kohl. Ja? Ist ja auch geschickt mit der Alliteration Kanzler Kohl. Also das geht so flüssig runter. Also ich habe da nur noch das Bild im Kopf des wehrhaften Kanzlers, als die Eier kamen und er dann ordentlich mitgeberserkert hat. War das in Dresden, ja? Ich weiß nicht mehr genau, Dresden wo, aber hat sich, der hat sich da, schon früher. Ja, aber lustig, der hat sich da nicht so, also er hat sich nicht geniert, der wollte dem Typen ordentlich einen aufstreichen. Ja. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, ja. Ja, aber wenn du jetzt überlegst, guck mal, wie lange ist Merkel jetzt an der Regierung? 12 Jahre. 12 Jahre. Mhm. Also noch wenn vier die Jahre, gewählt wird, dann macht sie den also gefühlt ein halbes Jahr. Wie lange war Adenauer? Keine Ahnung, aber Helmut Kohl war bisher am längsten und Angie will das. Kohl war doch kein, der war doch ab 82. 16 Jahre. 82 bis 6, 98. 98 ist dann Schröder geworden. Aber habt ihr nicht auch immer, ich habe immer so, also ich schaue da nicht so oft rein, wenn es um diese Wahlkampfkacke geht, aber ich habe da immer das Gefühl, Angie hat nicht so richtig mehr Bock gehabt, als sie nominiert wurde. Die sah jetzt nicht motiviert und entzückt aus. Ich glaube, die macht noch nie aus. Naja, aber da, also jetzt ist, glaube ich, also jetzt habe ich so das Gefühl, die hat schon, also die macht es halt aus Pflichtbewusstsein. Weil halt irgendwie gibt es keinen anderen und alle wollen sie nochmal aus der Partei oder was auch immer. Und dann denkt sie sich, ja scheiß drauf, ich kann jetzt nicht alle im Stich lassen. Zieh es halt durch, aber auch jetzt nicht irgendwie mit Freude. Was macht denn die Tanne jetzt apropos Angie? Das ist halt jetzt quasi nicht mehr Kohls Mädchen, also. Das war sie doch nicht mehr, sie ist doch jetzt unsere Mutti. Ja, aber in der Titanic ist sie doch immer noch Kohls Mädchen genannt worden. Ich habe gestern Schulze Böhmermann mit Tim Wolf gesehen, dem aktuellen Chefredakteur der Titanic. Mhm. Ziemlich blass war er. Geht ihm schlecht? Blass um die Nase oder was? Nass um die Blase? Ja, keine Ahnung. Also, ja, aber ist das für euch irgendwie, also ich verbinde schon mit Kohl irgendwie so, das ist halt so Kindheit und Teenagerjahre irgendwie. So, oder? Neu. Was ich immer wieder erstaunlich finde. Ich war damals, glaube ich, noch nicht politisiert genug. Ja. Ich glaube auch nicht, dass da. Was ich immer wieder erstaunlich finde, dass ja eigentlich nahezu alle Medien ja immer praktisch für jeden, der irgendwie einigermaßen bedeutend ist und über 60 ist, schon in der Schublade praktisch 10 Artikel haben, wo hier Bilderstrecke da und hier das war er und dies war. Und zwei Stunden das Filmporträt. Das war morgen Spiegel Online irgendwie. Bild-Zeitung berichtet, Kohl ist tot. Das war nur das Einzige. Das hatte ich heute Mittag in der Mittagspause gesehen. Das kann nicht heute Morgen gewesen sein. Um eins oder so. Also ich habe nicht so viel Zeit gehabt, um Nachrichten zu gucken. Dein Morgen, verstehe ich. Ja. Um eins. Ja, also Mittag, ja. Und dann. Okay. Da kann es sein. Das und dann irgendwie 3 Minuten später hatten sie schon auf einen Schlag irgendwie 10 Artikel online. Ja, das ist ja auch klar, das haben sie alles in der Schublade. Ja. Ja, da wird schon, glaube ich, vorproduziert zum Teil. Und dann musst du halt nur noch bestimmte Dinge austauschen. Wir machen beim Bayerischen Rundfunk und haben uns da das Regal mit den vorbereiteten Nachrufen angeschaut. Okay. Also die haben da so ein, das waren noch analoge Zeiten, also das muss Ende der 90er gewesen sein. Weiß ich nicht, vielleicht so 3x5 Meter oder so Regal gehabt mit die Frage, relevante Persönlichkeiten und Nachrufe vorproduziert halt, ja. Und die müssen halt dann sozusagen so im Halbjahresrhythmus, je nachdem wie aktiv die Leute dann sind, updaten. Müssen die dann updated werden, ja. Ja, nicht schlecht. Ist auch ein cooler Job. Eigentlich schon. Nachrufarchivar. Ja, und Updater. Oder Nachrufer. Nachrufer, ja. Mhm. Was machst du so? Ich bin Nachrufer beim BR. Ja. Ich rufe manchmal. Ich bin Muezzin beim BR. Ja, ich meine, wie viele Leute muss man denn dann da so parat haben? Was ich immer zum Beispiel lustig finde. Kommt halt drauf an. Es werden zum Beispiel auch ganz häufig so Jazzgrößen gibt so Nachrufe. Also zumindest in der Tagesschau. Keinen interessieren. Aber die auch wirklich keinen interessieren. Oder so ein klassischer Dirigent aus Somalia oder sowas. Ja, ohne Scheiß. Also. Wer liegt diese halt, Relevanzschwelle? Ja, das Schwierige ist, die versuchen halt irgendwie, das kulturelle Spektrum von Politik, Wirtschaft und halt Musik, auch Kunst zu haben. Und bei Kunst, was willst du machen? Machst du jetzt von irgendeinem Rapper, der heute auf morgen erschossen wird, machst du ständig einen Nachruf? Tupac ist tot. Genau. Ja, aber du glaubst nicht, da kennen sie sich auch gar nicht du aus. Du glaubst doch nicht wirklich, dass Jens Jeremis einen Nachruf kriegt. Wer Jens Jeremis? Ja, aber Jens Jeremis haben bestimmt mehr Leute gekannt als wie. Ja, das mit Sicherheit. Noah. Darf ich mal kurz fragen, ist Jens Jeremis tot? Nein. Ist er nicht. Der ist nur in der Gosse. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich können wir mal ausziehen. Nein, ich sag ja bloß. Also, weißt du, was Jens Jeremis gerade macht? Ich habe keine Ahnung, was Jens Jeremis macht. Ich habe. Ist ja auch. Ich bin mal kurz raus. Gibt's eigentlich die Internetseite? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich Jens Jeremis.de? Auf Spiegel Online gibt es das immer. Was macht eigentlich? Was ist aus. Letztes Mal war die Pellin aus Alaska. Was ist aus der geworden? Das finde ich echt Pellin aus Alaska. Und diese. Oder Pellin. Ja. Aber das ist eigentlich interessant, weil da kannst du immer nur eingeben und dann. Aber was ich gemeint habe, ist, den haben halt definitiv wahrscheinlich mehr Leute gekannt als wie. Ja, natürlich. Weiß der Geier. Irgendein schwindligen Jazzmusiker. Genau. Und trotzdem, der kriegt bestimmt keinen Nachruf. Also, ich meine, ist ja auch klar, du kannst ja auch nicht für Hinz und Kunst für alle einen Nachruf machen. Aber das ist auch auf Wikipedia war das früher so, ich kann mich noch daran erinnern, vorher, wann haben die denn angefangen? Fast vor 20 Jahren ungefähr. Also nee, die haben relativ spät angefangen. Wikipedia? Mhm. Ja, aber das war schon Anfang der 2000er oder nicht? Oder wann? Oder ich glaube schon. Jens, du weißt. Wikipedia? Wann die ungefähr angefangen haben? Schon Anfang der 2000er. Boah, das schätze ich jetzt einfach mal. Aber also, Facebook noch, ist 2006 gegründet. Da gab's YouTube, glaube ich, 2000. Da gab es Wikipedia schon lange. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ich weiß noch ganz genau, ich war da früher, hab ich mich natürlich dafür interessiert. Online-Enzyklopädie und den ganzen Quatsch ist natürlich was Neues. Muss man mal auch reinschauen. Da war das auch noch ein bisschen offener als jetzt. Die Community kleiner. Und da war das, was an Artikeln aufgenommen wurde und was wieder gelöscht wurde, war deutlich strikter als das, was jetzt ist. Also die Relevanz wurde damals viel höher eingestuft, als es jetzt ist. Wie zum Beispiel beim Nachruf, da wird halt dann ausgewählt. Da wäre zum Beispiel früher ein Jens Jeremis nicht reingekommen, weil die Relevanz zu niedrig war, weil das nur regional interessant ist. Ja, weil das halt nur irgendwelche schwindligen 50.000 60er-Fans interessiert und dann wurde es rausgeschmissen. Wikipedia ist, wenn man das so nimmt, eigentlich ein einzig großer Nachruf. Also du kannst ja, egal wer jetzt stirbt, schau auf den Wikipedia-Artikeln, hast du deinen Nachruf. Ja, aber du hast keine persönliche Not drin, aber zumindest aber mittlerweile ist es halt eine riesige Datenbank von Informationen, die halt auch wirklich zum Teil nur eine ganz kleine Menge an Menschen interessiert. Das war früher nicht so. Früher war das eher wie eine Enzyklopädie gedacht, wenn du mal überlegst, so ein Brockhaus-Spaß, da kannst du ja auch nicht jeden Scheiß reinpacken. Und so war das früher bei Wikipedia ähnlich. Und jetzt gibt es da alles. Also jetzt wird da fast. Nein, die deutsche Wikipedia hat immer noch diese Relevanzschwelle. Da wird ganz viel rausgelöscht. Die wird aber, die wurde aber Jahr für Jahr meiner Meinung nach deutlich niedriger gesetzt. Ja, aber ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Ja, klar. Aber vor 10 Jahren wurden da viel mehr Artikel gelöscht, die zu wenig Relevanz hatten. Weil alles, was zum Beispiel nur mit Regionalität zu tun hatte, wurde rigoros gelöscht. Das ist jetzt nicht mehr so. Im Brockhaus war früher, glaube ich, mich erinnern zu können, die Loriotsche Steinlaus aufgeführt. Und die hatten sie deswegen drin, die gibt es nämlich gar nicht wirklich, sondern Spoiler! Aber um Plagiate herauszufinden, ob irgendwer anders halt einfach gnadenlos aus dem Brockhaus abschreibt und sein eigenes Lexikon rausbringt. Mhm. Ja. Könnte man mal schauen, ob bei Wikipedia die Steinlaus. Bestimmt. Aber bestimmt nur als so Kulturreferenz oder sowas. Ja. Was macht Jens Jeremis? Der ist angestellt bei einer Spieleberaterfirma. Vollblutalkoholiker. Was ist er? Der ist Angestellter bei einer Spieleberaterfirma. Nicht schlimm. Und wurde ausgewählt im Rahmen der letzten Totenhosen-Wohnzimmer-Konzerte-Tour. Ist in seinem Partykeller ein Totenhosen-Wohnzimmer-Konzert. Wieso gehen die zu ihm und nicht zu einem echten Fan? Wir würden nie zum FC Bayern gehen. Das ist die Begründung, ja. Ach so. Dass Jens Jeremis, obwohl er bei Bayern gespielt hat, trotzdem den Toten Hosen die Treue hält, obwohl sie ihn. Wo kommt der eigentlich her? Ist das in München oder Jens? Nee, Dresden. Nee, klingt nicht nach. Ja, genau. Görlitz und hat dann später bei Dynamo gespielt. Mhm. Ja. Die Fußballmacht Görlitz, das ist doch der Ballack auch hier, oder? Der Jens Jeremieth. Jens. Hat er auch noch gelispelt? Weiß ich nicht. Weil du es jetzt so sagst? Ja, ja, doch. Paar, ja, ja, also es gibt ein paar so, keine Ahnung, also Kalle Riedle zum Beispiel hat im Allgäu ein Sportgeschäft und das ist halt einfach, da gehst du, ich war jetzt nicht dort, aber da gehst du wahrscheinlich, da gehst du rein, da steht dir der Kalle Riedle so Kalle als, hinter der, als normaler Mensch halt dann glaub, gegenüber. Der Kalle Riedle ist doch beim BVB. Ja, ich glaube, der ist da nicht, sondern der hat es halt zu Geldwäschezwecken. Allgäu ein Sportgeschäft. Ja, ja, ich sag nur, aber der steht da nicht in dem Tresen. Nee, ja, zu Geldwäschezwecken aber, natürlich, ja, ganz klar. Zum Übertragen Kalle Riedle ist zumindest. Muss der irgendwas haben, um Verluste. So Markenbotschaft. Ja, nee, ich glaube sogar, ja, irgendwie so. Genau. Nee, nee, das wenn Lars, wenn du, nee, weißt du, wir kriegen halt altverdiente Leute, kriegen halt noch so 30.000 Euro brutto Jahresverdienstberatervertrag. Ja, Lars so. Ricken ist Markenbotschafter, glaube ich, ja. Was ist denn, Paul Breitner ist nichts mehr beim Bayern, gell? Der ist doch jetzt irgendwie ausgeschrieben. Nee, der ist bei der Friseurinnung. Als Testimonial. Als Dauermodel. Ja, was bringt uns das jetzt? In Bezug auf Helmut Kohl. Mhm. Ist euch auch warm? Nee. Es geht. Dann ist das Beef Jerky, was mich so warm macht. So, ja, da ist mächtig Energie drin, ja. Gibt Tinte auf dem Füller, ne? Gibt Bums, ja. Mhm. Ja, was, von was wolltest du uns denn berichten? Achso, ja, ich wollte. Kannst du dich noch erinnern oder so? Doch, doch, nein, ich war schon. Okay. Einen Tipp geben. Ich wollte mit euch über Spießigkeit reden. Bist du der Spießigkeit anheim geworden? Anheim oder? Geworden. Also, ich will mal so anfangen. Wir haben ja gebaut und hin und her und jetzt habe ich Garten und auf einmal musst du halt im Garten irgendwie Dinge tun. Also, weil so ein Garten macht sich halt irgendwie nicht. Und Gartenarbeit habe ich, also. Ziegen. Was Ziegen? Schafe. Ja, ja, du musst nicht, also Rasenmähen ist also ein Teil der Geschichte, aber du musst auch Unkraut haken und dann machst du einen Gemüsegarten und dann befasst du dich auf einmal damit, keine Ahnung, ist das für die Gemüsesorten besser oder das? Und dann tust du hier, keine Ahnung, Läuse spritzen und dieses und jenes und überhaupt. Es wächst, was wächst. Und der Punkt ist, du hast währenddessen natürlich viel Zeit zum Nachdenken, dann denkst du natürlich auch drüber nach, über diese Tätigkeit. Und dann überlegst du dir. Sogenannte Metadaten, Metaphysik. Metagarten. Metagarten, ja. Metagedanken. Metagabo. Und dann überlegst du dir, ob das jetzt, was du tust, ob das spießig ist oder nicht. Oder ob du das tust, weil es getan werden muss, um den Garten quasi in Schuss zu halten. Oder meinst du nur, es tun zu müssen, weil du schon so spießig geworden bist? Es kommt darauf an, glaube ich, wie du es tust. Wenn du überall einen Pflasterstein hinlegst und man sich ausschließlich nur auf dem Pflasterstein bewegen darf und sämtliche andere Bereiche des Gartens nicht betreten werden dürfen, weil es dem der Rasenfläche schadet, vielleicht fängt es dann an. Das war nämlich jetzt ein Punkt, dass ich erstmal von euch gerne gewusst hätte, was denn eure Definition grundsätzlich mal so ungefähr von spießig ist. Und der zweite Punkt wäre eigentlich, ob der Begriff Spießigkeit oder das Prinzip Spießigkeit nicht eigentlich ein Relikt aus der Hippie-Zeit ist, was eventuell überholt ist oder mittlerweile so breit eigentlich gefächert ist, dass es nicht mehr so greifbar ist und als eigentliche Spießigkeit irgendwie wahrnehmbar ist. Also ich glaube, Spießigkeit ist immer abhängig davon, wie alt du gerade bist. Also für dich selbst definierst du Spießigkeit immer anders. Also es ist immer eine subjektive Wahrnehmung, glaube ich, was ist man als spießig empfindet. Ist es vom Alter abhängig? Ist es von deinem Status abhängig? Ist es von dem, was du eventuell besitzt oder nicht besitzt, abhängig? Ist es von deiner Verantwortlichkeit abhängig? Ich glaube, also ich würde sagen, Alter nicht unbedingt. Also natürlich ist da eine hohe Korrelation, aber ich glaube, in was für einem Lebensabschnitt du dich gerade befindest. Ich finde, ihr könntet mal ein bisschen Haltung bewahren. Wieso, weil wir hier so auf den Stühlen rumhängen, oder? Nein, jetzt mal eine klare Kante zeigen. Ja, was denn? Ist abhängig von bla bla bla. Natürlich ist du spießig. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Jo, jetzt kommt er hier unter den Talan vor 1000 Jahren. Mit den 60er-Jahren-Sprüchen von Leuten, die später Wirtschaftsbosse wurden. Das zählt doch nicht. Die haben ihre eigenen Träume verraten. Wegen dem Geld. Wegen dem Geld. Wegen den Penunzen, ja. Penunzen. Also, Also der Kai sagt, es kommt drauf an. Ich glaube halt einfach, dass du das immer individuell anders auslegst. Ja? Also das ist ja einfach so. Und deshalb meine ich, das hängt vom Lebensabschnitt ab. Wenn du 25 bist und du bist vielleicht schon, hast nach der Schule eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht und hast deine Frau mit 23 geheiratet und kriegst mit 24 das erste Kind, dann ist so Eigenheim und Garten und so weiter, empfindest du das mit 25 nicht mehr als spießig. Wenn du aber wie wir mit 25 noch so mitten im Studium bist gehst noch jedes Wochenende dir die Hucke voll saufen und hast du nicht gesehen und wohnst in irgendeiner abgefuckten WG, dann sagst du, ey, guck dir den Spießer an. Mhm. Ja, aber wenn du jetzt sagst, aber das ist meines Erachtens eine Verantwortungskorrelation. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Sondern nee, ich habe ja gesagt, das hängt nicht mit dem Alter zusammen, sondern das hängt davon ab, in was für einem Lebensabschnitt du bist. Also bist du jetzt gerade noch irgendwie Freigeist und irgendwie Studierender und noch nicht mal am Arbeiten und hast keine familiäre Verantwortung? Ja, oder bist du halt irgendwie schon Familienvater und so weiter? Aber das hat doch 1000 Faktoren. Weil wenn du mal überlegst, bei uns aus dem Jahrgang, da waren 3, 4 Jahre nach dem Abi waren schon Leute spießiger, als man sich das vorstellen konnte. Und die hatten keine Kinder oder sonst irgendwas. Sondern das waren halt deren Persönlichkeiten. Die sind halt so. Und, ja, aber wie, also was hat, ohne Verantwortung. Woran hat sich denn die Spießigkeit festgemacht? Ich wollte gerade sagen, wir müssen also erstmal spezifizieren, was das eigentlich für uns alle spießig ist, Spießer heißt. Oder Spießbürgertum. Das war ja ein Punkt der Sache. Wer fängt an? Du. Gibt sich die Blöße. Du darfst anfangen, Joe. Ich habe eigentlich da. Du Stück. Ich kann es gar nicht so richtig festmachen. Es ist ein in mir ein innerliches Gefühl, wenn ich die Person sehe und mich mit ihr unterhalte. Dann denke ich mir, du Vogel. Du Vogel. Ja. Aber würdest du jetzt zum Beispiel, wenn der Wastel jetzt erzählt, ich habe jetzt mein Eigenheim und ich mache am Samstag gerne Gartenarbeit, würdest du sagen, hey, du Spießer? Pro forma nicht. Ja, aber was würdest du dann, ist es eher dann die Optik oder von jemand oder die Einstellung, oder was ist es, ja? Ja, es ist schon. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein Mindset, oder? Ja, es ist so eine Einstellungssache, was er sagt, wie er sagt, von was er spricht. Klassisch ist doch so ein bisschen dieser Hausmeister-Grause-Typ, oder? Das ist doch so, wo du dir denkst, so, das ist so ein bisschen vom optisch und generell so ein Archetyp, genau. Ja, ja. Wo du sagst, das wäre jetzt so spießig mit dem Dackel und keine Ahnung, die Mutti mit der Küchenschürze und der Vati hier. Häkeldeckchen über dem Fernseher. Mit seinem Dingsi. Aber das ist halt so ein programmiertes Bild. Ja, aber das ist ja auch eine Generation, die weit. Aber was wäre. Genau, aber das ist das, was ich meine, was halt komplett überholt ist. Das war halt das, wogegen die Hippies vielleicht rebelliert haben. Aber das ist heutzutage eigentlich so. Im eigentlichen Sinne nicht mehr vorhanden. Ich glaube, es gibt auch so Hausmeister-Krause-Archetypen, die aber so entspannt und aufnahmefähig sind, dass man sie nicht als Spießer titulieren würde, wenn man sie näher kennt. Und das bringt mich zu meiner Definition von Spießbürgertum, das ist nämlich Engstirnigkeit. Ja? Also nicht willens oder auch nicht in der Lage zu sein, Perspektiven einnehmen zu können, die vielleicht nicht dem eigenen Empfinden der Welt entsprechen. Also ich glaube zum Beispiel, dass du nicht per se grundsätzlich Spießer sein kannst. Also es gibt bestimmt Leute, die sind in manchen Bereichen einfach massiv engstirnig, da gibt es nichts links und nichts rechts. Und in anderen Bereichen, die man eigentlich jetzt so als klassisches deutsches Spießertum samstags Auto waschen irgendwie so betiteln würde und rausmachen, die sind da total locker und easy, was das betrifft. Aber in manchen Bereichen halt massiv eingefahren. Also ich kenne Menschen, die sind in 95% ihres Lebens festgefahren. Und die würde ich als Spießer bezeichnen. Ich würde die Schwelle und noch in 5%, in den 5%, wo sie es nicht sind, sind sie im Urlaub. Und lustigerweise schaffen sie es nur. Da lassen wir mal die Sau. Genau. Und nicht Sau rauslassen, sondern eher so dann in der Lage sein, auch mal 5 gerade sein. Zum Beispiel, mal beide. War ein Ladyboy, aber war trotzdem geil. Siehst du, eben. Ja, solche Menschen kenne ich nicht. Ladyboys. Glaube ich. die Ladyboys geil finden? Oder was meinst du? Ja, ich weiß nicht. Glaubt ihr, ihr kennt Leute, die mal irgendwie. Also, ich. Ich glaube, die Abgründe sind tief. Ja? Du kennst bestimmt irgendwo irgendwen. Man kennt ja, ich weiß nicht, wie viel Menschen kennt man so im Schnitt? Der eine mehr, der andere weniger, das heißt, der Kai wahrscheinlich 1000, ich 400 Leute. Ja, aber was heißt kennen? Das ist immer ja, halt so, so bekannt sein, ja. Mhm. Irgendwie schon mal mehr als 10 Wörter miteinander geredet haben. Also rein statistisch müssen da ja. Schau mal, rein statistisch gesehen ist jeder. Spießer und Freaks voll dabei sein, ja. Natürlich. Rein statistisch gesehen ist jeder, ich glaube, jeder Zehnte oder was ist schwul. Wenn du dich jetzt mal umschaust in deinem Freundeskreis, müsste die Anzahl der, der Schwulen. 10% sein ist ein bisschen viel, aber vielleicht jeder 15. oder so. Lass es jeder 15. sein. Ja, trotzdem müsste die Anzahl derer in deinem Freundeskreis, die schwul sind, ja, höher sein. Bedeutend höher sein, als du es effektiv eigentlich wahrnimmst. Also, du hast natürlich dann nochmal so ein Selection Bias drin. Ja, ja. Ja. Ist schon klar. Aber trotzdem, genauso dürfte es andersrum auch sein. Also ich glaube. Es gibt bestimmt irgendwo, auch du kennst Leute, die irgendeine Leiche im Keller haben. Aber jetzt mal nochmal zurück zur Definition von spießig. Der Jens sagt, spießig bedeutet für ihn. Um es kurz zu machen, ich glaube, für mich ist ein gutes Synonym Engstirnigkeit. Mhm. Ja. Für mich hat irgendwie Spießigkeit auch irgendwas so ein bisschen mit so Konformität zu tun. Also so dieses Gleichmachen, so Vereinsmeierei und so. Aber wenn man das auch anlegt, dann zum Beispiel in München könntest du schon sagen, irgendwie, du bist auch so ein bisschen spießig, wenn du halt hier so dem typischen Juppie-Scheiß entsprichst. Also hier irgendwie, ich fahre mit meinem 911er Cabrio und meinem, mit so meinem Polo-Shirt und so weiter. Ja. Also, das hat für mich auch definitiv was von Spießertum. Nicht im klassischen Sinne, aber für mich ist das auch irgendwie spießig, wenn halt du dich so dem Mainstream so extrem. Bayern-Fan. Schau mal, wenn du, nimm mal. Ist Punks. Eigentlich spießig. Nimm Punks. Punks. Am Wochenende in die Punks Berge. Punks sind spießig, sind ja. Mega spießig. Das ist schon so ein Punkt. Also als Punk hast du eine ziemlich klare Vorstellung, wie du auszusehen hast, ja. Wie du gegenüber der Gesellschaft zu sein hast. Du bist zwar gegen die Gesellschaft, aber auch darin bist du eigentlich festgefahren, etc. Ja. etc. Und an und für sich ist ein Punk jetzt niemand, den man sich jetzt generell als Spießer vorstellen würde. Ja. Aber wenn du diese Spießerdefinition mal anlegen würdest, würdest du bei einem Punk wahrscheinlich in vielen Punkten in dieser Spießerdefinitionsecke irgendwo landen. Obwohl das ja an und für sich exakt das Gegenteil sein sollte. Ja. Aber also man kann auch spießig sein, wenn man nicht bürgerlich ist. Weil das ist ja der Punk per Definition nicht. Ja, finde ich schon. Weil also gerade auch hast du in sagen wir mal, in Extremgruppen hast du halt sehr viel mit Engstirnigkeit zu kämpfen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Punks nimmst, Veganer nimmst, also wenn du da immer so diese Spitze rausnimmst, die das total hart verfechten, dass du extreme Engstirnigkeiten, gegen die du zu kämpfen hast und gegen die du eigentlich auch keine Argumente finden kannst, weil sie keine Argumente zulassen würden. Ja. Und das würde ich, das ist definitiv auch eine Art von Spießigkeit. Wenn vielleicht du, ist es auch Konformität. Ja, Konformität innerhalb in der eigenen Gruppe oder zumindest bist du halt nicht offen genug für einen Diskurs, wenn du halt so eine Stellung einnimmst, weil du halt von vornherein schon sämtliche Argumente, die überhaupt kommen könnten, gar nicht akzeptierst, weil sie nicht zu deinem Regelwerk gehören. Also du kannst gar nicht irgendein Argument ausschlagen, weil es gibt nur 5 Argumente, die sind festgelegt in einem Regelwerk und die könntest du benutzen, alle anderen zählen gar nicht. Und das ist definitiv spießig. Geh wieder zurück zu der Gartenarbeit zum Beispiel. Wenn du jetzt halt geschaut hättest, vor 10 Jahren zum Beispiel, dann wäre eins dieser Kriterien, woran du den Spießer ein Stück weit vielleicht festmachen kannst, ist, dass er regelmäßig seine Gartenarbeit gemacht hat. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass irgendwie, keine Ahnung, egal wo du dann hinschaust, irgendwie Urban Gardening, dieses Selbstversorger und so weiter und so fort, auf einmal ist ein ganzes Rudel junger Leute oder mittelalterlicher Leute oder wie auch immer, die auf einmal anfangen, daheim Pagan People ihre Möhrchen selber zu ziehen und ihre Tomaten zu streicheln. Ähnlich wie Punks, die machen halt Mittelalterkram. Ah, okay. Was, Heiden? Pagan. Ja, Pagan. Nee, und von daher musst du ein anderes, als wie ein offensichtliches, musst du ein anderes Bild. Und ich glaube, das mit dem Engstirnig ist gar nicht so, vielleicht gar nicht so schlecht getroffen, dass, ja, du, dass du einfach es nicht schaffst, über deinen Tellerrand hinauszuschauen. Konntest du dir denn deine eigene Frage beantworten? Ob du selbstspießig bist? Ja. Das wäre nicht auch mal nächste Frage an euch gewesen, ob ihr euch selbstspießig einschätzt. Ich habe es mir, ehrlich gesagt, ich habe es mir nicht beantworten können, aber was ich zumindest ziemlich gleich am Anfang gewusst habe, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich will nicht spießig sein. Also es hat sich in mir drin gegen diese, egal wie es definiert wird, aber gegen diese Begrifflichkeit etc., es hat sich ganz viel drin gesträubt. Und das Schlimme war, dass ich innerhalb dieses Sträubens befürchtet habe, dass es schon soweit ist. Und dann hast du als Gegenreaktion erstmal irgendwo in eine Ecke deines Gartens uriniert. Oder? und eine Feuerstelle aufgemacht und nackt ums Feuer getan. Ich habe erst mal im Garten geschlafen. Da habe ich mir gedacht, das ist schon mal, da bist du wieder safe dann. Ach stimmt, das hast du dann noch gepostet. Das erinnert mich aber auch ein bisschen. Ich war vor einem Vierteljahr oder so im MOC hier auf so einer Gesellschaftsspielmesse. Und da gab es einen Tisch mit Modelleisenbahnen, der betrieben wurde von so Herren im Polunder, genau. Die bestimmt auch in ihren späten 30ern, frühen 40ern mal ein Zelt in ihrem Garten aufgeschlagen haben, um mit ihren Söhnen drin zu zelten. Ja, und? Na, ich wollte das nur nur mal so erwähnen. Weißt du, andere haben das schon mit Anfang 20 und die haben dann später keine Söhne, weil sie keine Frau haben, weil sie in ihre Modelleisenbahn verliebt waren. Also. Ja, ist auch wieder wahr. Ja, aber. Ich bin da natürlich auch ein bisschen engstirnig. Vielleicht bist du erst dann spießig, wenn spießig für dich gar nicht mehr ein negatives Bild ist. Vielleicht bist du dann angekommen. Lemmy von Motorhead hat ein Zitat gehabt: If you think you're too old to rock and roll, then you are. Und das trifft schon, glaube ich, ziemlich genau. Sobald du dir sicher bist, dass du für irgendetwas zu alt bist oder dass du etwas, ja, das macht man halt einfach nicht mehr oder das, keine Ahnung, also ja. Ich doch nicht. Und ich glaube, dann bist du da auch ziemlich schon nah an der Spießigkeit angekommen. Eine von mir sehr geliebte Hip-Hop-Band hat mal das Bild eines 60-Jährigen auf Rollerblades gezeichnet. Ist der jetzt spießig oder ist der einfach too cool to be old? Naja, das ist aber das. Oder das ist er sozusagen jemand, der sich zwanghaft dagegen wehrt, spießig oder alt? Wahrscheinlich ist es nicht spießig, sondern alt zu werden, oder? Das sind ja nämlich noch. Das ist wahrscheinlich, einfach eine andere. Ja. Wenn du da nochmal irgendwelchen, keine Ahnung, ich habe neulich auch einen gesehen, der war auch. So dieser klassische Opertyp, so ein bisschen Hängebauch und dann so eine eigentlich zu weite Capri-Hose in so gedecktem Beige irgendwie an und so. Fuck, jetzt hat er mich. Nee, jetzt gar nicht, aber der war, sag ich jetzt mal, über 60 und hatte dann aber so schwer graumelierte Haare, aber dann halt diesen Hipster-Schnitt oben hier mit dem Top-Lot hinten dort. Wo ich mir auch gedacht habe, was versuchst du hier eigentlich gerade darzustellen? Ich kenne auch so jemanden. Der hat so einen ganz langen Bart und hat sich da so wie heißen diese Perlen, ja. So Beanie-Perlen irgendwie so reingedreht. Läuft immer mit dem Longboard, ist aber gar, also fährt hier mit dem Longboard die Leopoldstraße. Der arbeitet bei Möbelum übrigens hier diesen. Ja. Was ist da? So Möbelhaus, die nur so Vollholzmöbel herstellen. Ja. Und ist definitiv, ich würde sagen, eher an den 50 als an den 40. Ja. Wo ich mir dann denke, okay, irgendwann muss auch in meinem Kopf nochmal, ich glaube, ich mache das auch schon, dass ich mich eigentlich noch, also dass ich so ein falsches Bild von mir habe. Dass, du denkst, dass ich mich wahrscheinlich eher so Mitte 20 fühle. Ja. Ich bin aber schon Mitte 30, dann doch eher Richtung 40. Vielleicht muss man aufpassen, welche Kappe man trägt. Kannst du ganz leicht rausfinden. Geh mal heute in einen Club und dann schau mal, wie viele Leute sich wirklich noch versuchen, mit dir zu unterhalten. Wenn du zu viele Mädchen an der Hand hast, weißt du, dass sie nur wegen dem Geld dann hast du zufällig dein Sugar Daddy-Shirt an. Okay. Ja, aber wisst ihr, was für mich so, also beziehungsweise irgendwie so der Inbegriff des deutschen Spießertums mittlerweile, für mich, wenn wir das jetzt rein mal auf eine Optik runterbrechen wollen, nicht auf jetzt eine Einstellung, das sind für mich die Leute, die du so siehst. Also wenn man jetzt den Mann beschreiben würde, er läuft durch die Innenstadt, hat irgendwie irgendwelche Funktionskleidung an oder im Sommer gerne auch mal ein kurzärmeliges, kariertes Hemd, dann irgendwie so Multifunktions-Tracking-Sandalen oder im Sommer die Capri-Hose, ja, genau, die genau bis hier geht, in gedeckter Farbe. Und dann im Normalfall immer noch irgendwie ein Deuter-Rucksack auf dem Rücken, weil ist ja so praktisch. Das ist so für mich so von der Optik so der Spießer. Und also nur rein optisch, ob die Leute jetzt, vielleicht sind es total die Freigeister und ich weiß es nicht, aber so, ja, wenn ich jetzt jemand rein nach einer Optik sagen müsste, was ist denn für dich deutsches Spießertum, dann ist das so diese Generation 40 plus, 50 plus irgendwie so, die so rumlaufen. Also so Jack Wolfskin Rucksack oder Deuter Rucksack und Funktionskleidung an. Irgendwie. Wir schreiben den 16. Juni 2017. In exakt 10 Jahren wird diese Folge nochmal in dieser Runde angehört. Ja. Und dann schauen wir mal nach. Ja, die Jetzt bist du natürlich auch ein bisschen auf die Falle reingefallen, ne? Weil jetzt hast du dich gerade als Spießer geäußert. Wieso? Ich laufe nicht mit dem Rucksack und mit Jack Wolfskin-Klamotten rum. Ja, du hast die Engstirnigkeit bewiesen. Ja, ich sag ja, rein, das habe ich aber vorweggeschickt. Ich habe ja bewusst gesagt, ich unterstelle den Leuten ja gar kein Spießertum, sondern wenn ich für mich den deutschen Spießer optisch charakterisieren müsste, dann wäre das für mich der Inbegriff des deutschen Spießertums heutzutage. Nicht mehr der Hausmeister Krause, das sind mittlerweile, die sind ja Rentner oder sowas, aber wenn jetzt sagen man würde, die jetzt so 40 plus sind oder auch in unserem Alter laufen da auch genug so rum. Ja. Jetzt habe ich noch was mir gerade einfällt, was ich unheimlich spießig finde. Ist, Bier aus Gläsern trinken. Nee, das ist grundsätzlich in Ordnung. Auch Dosenstechen ist in Ordnung. Ja, Dosenstechen ist ja wohl so. Hohes Kulturum. Aber, jetzt warte kurz. Vor 15 Jahren Bier aus Gläsern trinken wäre da gar nicht unbedingt dein Fall gewesen. Da wäre ganz klar gewesen, aus der Flasche. Ja, klar, weil, nur weil wir halt kein Glas da hatten. Ja. Weil wir halt den Kasten von der Tanke geholt haben. Aber was ich äußerst spießig finde, ist, wenn du dich zu wenig um deinen eigenen Kram scherst, sondern immer anderen Leuten irgendwie ihr Leben schwer machen möchtest. Wie zum Beispiel, du guckst immer in den Nachbarsgarten und sagst, ist schon wieder da der Ast drüber gewachsen und sowas. Da muss ich irgendwie, da rufe ich gleich mal bei der Stadt an. Oder der parkt irgendwie mit einem Reifen über dem gestrichelten Ding, da rufe ich auch gleich irgendwo an. Also immer so, oder der ist gerade hier falsch rum in die Einfahrt gefahren, da muss ich mich gleich davor stellen und ihm die Verkehrsregeln erklären und so ein Quatsch. Also wenn du dich halt sehr viel wenn du halt so ein bisschen privat Blockpolizei spielst und halt umherläufst und überall schaust, oder ist der Müll steht neben dem Mülleimer und dann halt immer alles regeln wollen und überall die Leute anschwärzen, wenn sie irgendwas falsch machen. Ich glaube aber, dass heutzutage, ich glaube, dass das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist weniger die klassische Spießigkeit, sondern finde ich, aber das mal einspielen. Ja, aber ich glaube, dass es eher diese klassische, so ein bisschen so eine Deutschtümelei irgendwie ist. Dass das halt so ein, das ist, also eine Spießigkeit an sich, ich weiß nicht, ob du das jetzt halt auf Kulturen irgendwie beschränken kannst oder ob es in jeden Kulturen irgendwie eine Spießigkeit gibt, die sich draufsteckt. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, das kann ich mir jetzt zum Beispiel in Südspanien so gleich mal überhaupt nicht für einen Spießer vorstellen. Das gibt es halt einfach de facto gar nicht. Aber vielleicht gibt es da auch keinen Spießer. Also ich darf euch mal kurz unterbrechen. Das glaube ich jetzt wiederum nicht. Wir trinken ein neues Bier. Stimmt, da gibt es ausgewanderte Deutsche ganz viel. Das total ekel schmeckt. Das ist überhaupt nicht meins, aber wir trinken jetzt von erneut der Riegle Brauerei, beziehungsweise der Riegle Biermanufaktur, Auris 19. Goldenes Lest mal kurz Feuer. Den Klappentext vor. Oder genießen Sie das Aromaspiel der Brauspezialität Auris 19. Unser Bier verdankt seinen Geschmack den 19% Stammwürze aus der historischen Malzsorte Steffi. Veredelt durch die Malz oder Malz? Malz, Malzsorte. Gebraut aus feinsten Veredelt durch die Riegle Achselspelzentrennung. Entdecken Sie in einem schönen Augenblick mit Auge, Nase, Mund und Gefühl diese weltmeisterliche Brauspezialität. Hat sage und schreibe 9% Alkohol und es schmeckt, boah. Das ist überhaupt nicht meins. Da wird jetzt weltmeisterlich erstmal rein. Das machst du uns ja so richtig schmackhaft. Ich habe das schon mal getrunken. Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin echt im Überlegung stehen lassen. Ja. Das ist so babsch süß. Es ist schon sehr süß, das stimmt. Hätte ich jetzt bei der Farbe nicht erwartet, dass es so süß ist. Warum ist das so süß? Was ist da drin? Das ist die Stammwürze. Da ist halt extrem viel. Ja, aber das ist schon sehr süß. Ja, aber das ist ja einfach, guck mal, wenn du so das Malz, je mehr Malz du reintust, umso mehr Zucker entsteht. Ja, ja. Und dann geht die Stammwürze hoch und dann geht ja auch der Alkoholenthalt. Also normalerweise, je süßer das Bier und je weniger das gekopft ist, dann umso süßer, je mehr Stammwürze, umso süßer wird es dann. Ja? Also das ist schon, zum Beispiel jetzt das. Aber das würde ich sagen, das hat jetzt dieses. Also ich schmecke das nicht oft, aber dieses Karamell irgendwie so ein bisschen. Ja, ja, genau. So, also es ist echt. Bleh. Bleh. Also mir, also meins ist es nicht, ja. Ja, dann nix wie weg damit. Boah, Deifel. Ja, vor allem das knallt wie nochmal was, ja. Glaubst du 9%, das haut dir richtig Licht aus. Haben Wer war denn vorne? Haben wir noch viel? Nee, ist leer. Ah ja. Oh, du kannst meins haben, wenn du willst. Nein. Kannst du dich noch erinnern, Joe? Hm. Als wir damals, es waren der Anfangszeiten, in den Anfangszeiten des Stammtisch-Podcasts, als ich dem Fischi, als wir dann aus Belgien die Biere gekommen haben. Oh ja, Kleinen. Die Kleinen, da hatte ich doch zwei Packungen mitgebracht, hatte ich geschenkt bekommen damals. Dieses Dragon-Gul, wie das ist, genau. So, weißt du, so in so das war ja auch so extrem hochprozentig, 9,5%, so, das war ja echt wie. Aber da war ja eins dabei, das war ja uferlos, das hatte ja 12% oder ja, so. Ja. Das war, also das kannst du nicht mehr trinken. Ich habe vor zwei Tagen den Aventinos Eisbock getrunken, der hat auch so 12%, aber das ist auch schon, den trinkst du auch eher homöopathisch als alles andere. Ja, so ein Spiel mir einfach vom Handy ab. Das ist schon Likör. Ja, den kannst du auch äußerlich anwenden. Ja, aufs WWchen. Ja, nee. Kannst du dir schön um die Muffe rein. Was bezweckst du denn damit? Achso, zwecks Betäubung, damit der Strap-on besser reingeht, oder wie? Das hast du jetzt behauptet. Also ja, wenn ihr da hier von. Apropos, sind wir wieder mal zurück beim Thema Spießigkeit. Ja. Irgendwie assoziiert man ja auch mit einem Spießer irgendwie sexuelle Spießigkeit, oder? Was ist sexuelle Spießigkeit? Ja, das ist jetzt Definitionssache. Ja. Da würde ich ja eher sagen, da fahre ich eben nach Thailand und dann bumse ich halt alles, was geht. Und wenn er halt dann untenrum doch noch ein bisschen pimmelt, naja, Titten waren trotzdem geil. Aber ist ja, die klassische Blümchen-Sex-Nummer ist doch auch, wird auch dann als deutsche Nummer bezeichnet, oder? Weiß ich nicht. Also. Das ist ja Missionary, das ist eher katholisch. Ich glaube schon auch, dass die Deutschen schon auch weltweit gesehen so ein bisschen auch der Inbegriff der Spießigkeit sind. Glaubst du? Mm. Ich glaube eher der Schweizer. Oder? Ja, der Schweizer ist ja der Überdeutsche. Also das ist ja quasi. Das ist, genau. Der Deutsche zum Quadrat. Ja. Aber das stimmt schon. Also wenn du mal so wir probieren jetzt mal ganz kurz hier. Der Kai, Entschuldigung, wenn ich euch unterbreche. Ja, ich wollte mal was. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktionieren Thema Spießigkeit wird. Und so, ja. Kerl machen müsst ihr. Den müsst man an der Hahn in den Keller schleifen, den Kopf in die Werkbank einspannen und dann mit dem Hammer so lang auf den Kopf schlagen, bis er zur Besinnung kommt. Viel zu harmlos, viel zu harmlos. Den müsst mir die Klamotte vom Leib reißen. Aber nur mit der Beißzange hier. Die Klamotte runterreißen, dann auf den Zaum mit denen spitze Fehle gelegt und mit Stacheldraht ausgepeitscht, bis ihm die Haut vom Körper fällt. Viel zu harmlos. Sein Sack müsst mir auf den Küchentisch schlagen. Viel zu harmlos. Ich würde ihm die lange Fondue-Stäbchen durch die Ohren stechen, dann die Zunge rausreißen, mit dem Kopf auf die Straße knallen und dann müsst er mit seinem Lappe die ganze Straße auflegen, bis er an seiner Kotze erstickt. Richtig, genau das sollte man mit jemand machen, der samstags Mittag nicht zur Straße geht. Aber mindestens, selbst das ist noch viel zu harmlos. Naja, dann wollen wir mal wieder. Schönen Samstag noch, ihr Leute. Ja, schönen Samstag noch. Gruß daheim. Ja, Gruß daheim, ihr Leute. Und schafft nicht so viel. So. Das ist Spießigkeit. Ja, ja, sag ich doch. Das ist Spießigkeit. Immer schauen, was die anderen nicht machen. Genau, deshalb bin ich ja drauf gekommen, ja, dass du den anderen Leuten irgendwie vorschreiben willst, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Ja. Straßekehren samstags. Ja, bei uns gab es ja. Das ist für mich Inbegriff von Spießigkeit. Ja. Ich habe ja in Baden-Württemberg studiert. Da gibt es ja die Kehrwoche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist echt ätzend. Kennt ihr Kehrwoche? Kennt keiner. Das kennt niemand. Nur die verdammten Schwaben. Doch. Den Kehr aus. Ja, das kennst du. Ja, das kennst du. Du musst fegen im Norden, wenn du 30 bist und bist dann verheiratet. Ja. Aber Kehrwoche heißt einfach, es gibt keinen Hausmeister, der sich, oder halt einen Hausmeisterdienst, der sich um die Sauberkeit des Treppenhauses kümmert. Der sich um die rostige Göble da im Radlhauseingang. Ganz genau, sondern hat jede Woche ein anderer Dienst und muss leuchen. Also musst du quasi dann als Mieter, musst du einmal im Monat. Hier unten, hier im Hauseingang, Achtung, kommst du durch die Tür rein, dritte Stufe, frisch gebohnert, frisch gewachst. Ja. Das steht bei uns auch. Und da fiel mir dann gleich wieder ein, ich war noch niemals in New York, es roch nach Bohnerwachs und Spießigkeit. Und wer wachst denn heute wirklich noch die, wer bohnert denn heute noch die Türen? Kein Mensch. Bohnert ihr hier, also eben, vielleicht bohnert ihr aber nicht den Boden, also. Wird gebonert. Bonert. Aber gibt's das, was du gerade beschrieben hast, das ist nicht nur in Schwaben so. Ja. In der Multikulti-Stadt, wo der beliebteste Vorname Mohammed ist, Offenbach, wo ich mal gewohnt habe, da war das auch so. Dann bei uns im Mietshaus war eigentlich auch die Aufgabe, dass jeder Mieter, ich glaube, du warst so irgendwie im 6-Wochen-Rhythmus, wir waren glaube ich 6 Parteien, einmal Treppen und so mietet. Nur das war ein Haus, was alles andere als spießig war. Wir waren alles junge Leute und so. Mhm. Da hat keiner irgendwie mal das Treppenhaus gekehrt oder sauber gemacht, bis dann der Vermieter es irgendwann aufgegeben hat und hat gesagt, naja gut, dann legen wir jetzt um. Beziehungsweise haben wir uns dann selbst organisiert und haben gesagt, wir engagieren irgendwie einen Putzmann und zahlen jeder Monat irgendwie, ich weiß, ich glaube, es waren 20 Euro und dafür ist es dann gemacht, ja. Ja, im Schwabenland funktioniert aber das nicht. Ich meine, du wirst rausgeschmissen. Das mit dem sauberen Treppenhaus, das ist halt auch so ein Common Sense eventuell irgendwie. Das ist halt irgendwie so ein unausgesprochene Regel, das Treppenhaus muss sauber und ordentlich gebohnert oder gewachst oder sonst irgendwas sein. So gut so. Und auch da ist es, glaube ich, je mehr du, sag jetzt mal, verschiedene Typen von Menschen, und zwar nicht bloß aus verschiedenen Kulturen, sondern auch zum Beispiel Leute, die studiert haben, Leute, die in der Wirtschaft tätig sind, Leute, die wirklich am Bau tätig sind, in irgendwie zum Beispiel Wohngebäuden und so weiter und so fort mischt. Veganer. Umso mehr verschwimmen eigentlich diese klassischen, so ist man, so verhält man sich Regeln. Und diese so ist man, so verhält man sich Regeln, das ist schon auch, sich auf die zu berufen, das ist schon auch, glaube ich, ein ziemlich großes Feld der Spießigkeit, also an denen du dich halt als klassischer Spießer auch irgendwo entlanghangelst. Da gibt es ja die lustige Anekdote, dass Bushido ist ja, hat ja diesen Integrationsbambi bekommen, bezeichnet sich ja selbst aber als schlechtesten, integriertesten überhaupt. Und hat letztens aber zugegeben in irgendeinem Interview, dass bei ihm in der Gegend einmal im Monat oder so ist irgend so eine, da machen die Jugendlichen machen immer so eine laute Party. Und dann gehe ich aber darüber und dann klingel ich da und dann sage ich, hey Junge, jetzt hör mal. und dann die Kommentare. Ziehe ich dann meine 9mm Magnum. Ja, genau. Und da siehst du darunter die Kommentare, naja, eigentlich ist er perfekt integriert in Deutschland, weil das ist das Spießigste, was du tun kannst. Irgendwo haben ein paar Jugendliche Spaß und ab 10 Uhr muss aber Ruhe sein. Und er ist natürlich eigentlich hier, Bushido. Genau. Eigentlich gut integriert. Genauso wie die Hurensöhne Mannheims. Ja. Ja, ehrlich gesagt, je länger ich über Spießigkeit rede, desto mehr denke ich mir, naja, das ist eigentlich häufig so eine Ausrede, um sich nicht an Regeln halten zu müssen. Was, du bist spießig, also und darfst dich dann nicht an Regeln halten? Nee, du meinst, ich muss mich nicht an Regeln halten, weil ich sonst spießig wäre. Ja. Weißt du, es gibt ja, also ich weiß nicht, wo ist der Unterschied jetzt zwischen... Jetzt gehe ich mal bei Rot über die Straße. Ja, also weißt du, ja, nee, so was dieses... Weißt du, was er meint? Dieses, Man muss mal im Knast gehen. Rücksicht nehmen auf andere heißt halt... Also das ist für mich schon irgendwie ein Wert, ja. Also man kann halt nur miteinander leben, wenn man sozusagen mit dem eigenen Verhalten nicht die Freiheit anderer Menschen irgendwie nachhaltig einschränkt. Und wo ist sozusagen der Punkt, wo dieses an sich an die Regeln halten als Spießigkeit ausgelegt wird? Das ist aber jetzt schon eine ziemlich spießig steile Jens-These. Weil du jetzt gerade, ich glaube, also du fährst jetzt gerade in die Richtung, dass du sagst, die, der Widerstand der 68er-Bewegung hat eigentlich gesellschaftlich gute Normen zerstört. Das ist jetzt eine steile Bastelthese. Ja, so habe ich das jetzt nicht gemeint, aber. Genau, also so habe ich das jetzt schon verstanden, dass es genau darauf im Endeffekt hinausläuft. Dass Sachen, die, sag ich jetzt mal, das gesellschaftliche Miteinander strukturiert haben im Zuge dieses Aufbegehrens gegen die tradierten Werte und Gepflogenheiten, dass die damit eigentlich ein Stück weit zerstört wurden. Nö, ich rede ja nicht gegen das Aufbegehren gegen tradierte Werte, sondern Rücksichtnahme. Ja, also das sind für mich schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich denke, gegenseitige Rücksichtnahme und ich denke, dass das ein unglaublich tradierter Wert ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Ja, aber gegenseitige Rücksichtnahme ist nicht per se die gleiche Menge wie tradierte Werte. Das mag eine Schnittmenge sein, aber es ist nicht das Gleiche. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, Rücksichtnahme und tradierte Werte sind halt nicht das Gleiche. Die haben eine Gemeinsamkeit in bestimmten Sachen, ja, wie zum Beispiel, keine Ahnung, abends ab 10 Uhr ist bitte Musik in Zimmerlautstärke zu machen. Absolut. Aber man muss jetzt auch nicht wegen einem Maschendrahtzaun den Nachbarschaftsstreit anfangen, doch, weil das hat man. Nichts mit Aber wenn du jetzt wenn du dich jetzt je nachdem, in welcher Gruppe von Personen du dich rumfragst, und ich glaube, da gibt es eine gewisse Alt-Jung-Schwelle wahrscheinlich, würden die eher Jungen sagen, ja, 10 Uhr abends laute Musik, so schlimm ist das auch nicht. Naja, und die Alten sagen, Moment mal, Freunde hier, also ich will schlafen, du willst schlafen und die Kinder wollen auch schlafen. Und das ist halt, also da wirst du jetzt keinen gemeinsamen Nenner irgendwie finden. Doch, glaube ich schon. Aber mit ein wenig Empathie und Einfühlungsvermögen, glaube ich, wird sich da eine entsprechende. Aber ist es mit dem Beispiel Kinder schlafen gerade oder Musik, Zimmerlautstärke, ist es nicht eher so auch wiederum weniger eine Altersfrage als vielmehr, hast du Kinder im Haus oder sonst irgendwas? Ich glaube, das kannst du nicht so eng definieren, weil du auch schauen musst, wenn du fragst, was der auch, also wenn der Kinder hat, was er für Kinder hat. Also ich hab zwei komplett unterschiedliche Kinder. Bei dem einen wäre es vollkommen wurscht, ist, wenn du um 10 Abend noch die Polonaise ums Bett machst, und beim anderen, wenn du die kleine Nachtmusik um 6:30 spielst, dann ist es immer noch zu laut. Ja. Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. John, ich glaube, was? Wie bitte? Nee. Ich glaube, wir haben das Thema ausreichend. Haben das Thema ausreichend von allen Seiten beleuchtet und sind zu keinem. Dann machen wir aber eine Abschlussrunde. Seid ihr jetzt Spießer? Oder nicht? Ja. Ich habe mir da letztens die Frage gestellt, da hatte ich so ein Erlebnis bei uns vorm Haus. Ich weiß nicht mehr, warum ich da stand, aber es fuhr ein altes BMW Cabrio mit einem Typen, ich würde sagen, Anfang, Mitte 40. Fuhr bei uns in der 30er-Zone entlang. Etwas zu schnell, ich kann es nicht einschätzen. Ja. Gegenüber von mir war ein aus dem Nachbarhaus, ein Bewohner, der fuhr da gerade mit seinem Fahrrad entlang. Der Typ fuhr die Straße entlang, der Typ auf seinem Fahrrad ruft, Zone 30. Der Typ fuhr vorbei, bremste, fuhr zurück und schrie ihn an, hast du gesagt, der konnte perfektes Deutsch sprechen, aber ich sag's jetzt mal so, hast du gesagt, Zone 30, bla bla, und hat ihn halt kurz ein bisschen zurechtgewiesen, warum er ihn jetzt daraufhin, da habe ich mir kurz die Frage gestellt, wer war ist der Typ jetzt ein Wichser oder ist der andere, kann das nicht einfach dabei lassen, weil ich meine, wenn du ihn darauf hinweist, deswegen macht das auch nicht richtig, was auch immer, hätte ich jetzt was gesagt, ich fand's aber irgendwie richtig, weil er weiß, er ist ja zu schnell gefahren, da war ich auch so ein bisschen spießig, weil ich mir gedacht habe, wenn er jetzt ein Kind rumrennt. Das ist genau der Punkt, ja. Ja, genau, wenn er jetzt ein Kind rumrennt und er fährt halt 60 statt 30, kann er nicht mehr bremsen. Und da ist dann wieder der Punkt, weist man ihn drauf hin, ist man spießig oder weist man ihn nicht drauf hin, ist man nicht spießig, lernt er was, tut er sowieso nicht, egal ob du was sagst oder nicht. Also ein klares Jein. Genau. Ja. Bastel? Ich bin kontinuierlich am Ausbrechen aus dieser. Ich versuche es immer, aus dieser Spießigkeit rauszukommen, und sie nimmt aber immer mehr Begriff von mir, und das ist, ich denke, das ist natürlich ein natürlicher Prozess, auch je älter du wirst. Man hat mehr zu verlieren, ne? Das ist eher Konservatismus als Spießigkeit, aber vielleicht ist es aber auch eine Lebenserfüllung und wir schaffen es nicht. Ich versuche halt, sag ich jetzt mal, gewisse spießige Tendenzen, die sich einstellen auf der einen Seite durch Aktivitäten auf der anderen Seite, indem ich versuche, keine Ahnung, für Kunst und Kultur in irgendeiner Art und Weise offen zu sein. Ich schaue zum Beispiel regelmäßig Wagner. Selbstverständlich. Aber entgegen der Spießigkeit wird morgens der Kümmerling geköpft. Das ist ja wohl mal was ganz anderes. Also, ja oder nein? Aber ein entschlossenes Ja. Ich versuche kontinuierlich gegen den Spießigkeitsstrom zu paddeln. Geil. Ja, doch. Ich glaube, ich bin schon in vielen Dingen spießig. Das wundert mich jetzt aber. Findest du? Ja, siehst du halt sein verschmitztes Lächeln? Bitte? Nee, also nimmt er dir nicht. Nimmt er dir nicht. Am wenigsten Spießer von uns allen ist der Kai, hätte ich jetzt gesagt. Naja. Nee, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, du. Nee, überhaupt nicht. Wieso? Ich bin noch total rigoros in meinen. Du bist total engstirnig, aber du bist total engstirnig immer dagegen. Ja, eben. Na, aber ich ertappe mich, dass ich in vielen Gedankengängen immer spießiger werde und in vielen Wertvorstellungen und so weiter immer spießiger werde oder engstirniger. Ja? Also wenn wir das wirklich, ich finde diese Begrifflichkeit oder das als Charakteristikum Engstirnigkeit, dass das für Spießertum steht, das finde ich eigentlich einen guten Maßstab und da muss ich schon sagen, dass ich schon mich selbst ertappe, wie ich doch eingefahrener bin in Gedankenmustern und so weiter. Also würde ich sagen, ja, bis zum gewissen Grad Spießer, ja. Vielleicht ist ja auch Spießigkeit der Schlüssel zum Glück, so Biedermeier-Style. Und wir wissen es nur noch nicht, weil wir noch nicht spießig sind. Ich finde es jetzt dahingehend interessant, dass wenn das nämlich bevor wir diese Diskussionsrunde heute angefangen hätten, wenn mich irgendjemand tendenziell gefragt hätte, sind Leute mit Kindern oder Leute ohne Kinder spießiger, hätte ich immer gesagt, Leute mit Kindern sind spießig. Nö, das würde ich gar nicht sagen. Doch, hätte ich schon gesagt. Weil du da einfach viel mehr Regeln in deinem Leben brauchst, als du es ohne Kinder irgendwie hast. Und jetzt stehen wir da am Ende der Runde und du als einziger ohne Kinder sagst eigentlich, ich bin derjenige hier in der Runde, der wahrscheinlich am spießigsten ist. Hätte ich im Vorhinein so nicht gesagt. Ja, aber es sind einfach so wertvoll. Also ich merke das halt bei mir, dass ich denke so, ach ja, so ein Eigenheim wäre schon was Schönes und dies und mehr ist mehr so auf Sicherheit bedacht und so weiter. Und das ist für mich schon so ein Charakteristikum von Spießigkeit. Für mich ist diese Art von Spießigkeit nicht negativ besetzt. Also ich habe da jetzt gar kein Problem mit, dass ich jetzt gewisse Spießigkeit entwickle. Ich sage, das gehört halt dazu, das ist halt einfach so. Also deshalb bin ich nicht so derjenige, der sagt, ich versuche dagegen zu rudern. Ich will halt nicht irgendwie diese klassische Spießigkeit entwickeln, dass ich politisch engstirnig werde oder sowas. Das will ich nicht, aber ich merke halt einfach, dass ich an mir selbst, dass ich halt so, ja, so sag auch so gewisse Dinge, ist auch gut, wenn die immer so sind, wie sie sind, ja. Also nicht mehr so ganz so offen bin wie früher, ja. Deshalb würde ich schon sagen, so 50% Spießer, ja. Und du, Jens? Ich finde es so schwierig, das auf einen Begriff runterzubrechen. Nee, aber ja, ich glaube schon, dass ich in der Art und Weise, wie ich denke, sehr limitiert bin. Zumindest versuche ich das immer nach außen möglichst einfach darzustellen, ja. Also ich meine, ich kann schon differenzieren und irgendwie auch unterschiedliche Sachen geltend machen, aber so nach außen versuche ich eigentlich immer möglichst engstirnig zu wirken, damit ich den Leuten genug Angriffsfläche biete, ja. Damit mir jemand kontra. Muss schon ein bisschen provozieren. Also ich mag einfach Leute, die sich trauen, mir Kontra zu geben. Der Marxistenspießer schon. Ja, genau so. Ja, genau. So die Richtung finde ich eigentlich nicht schlecht, ja. Also sozusagen der linke Spießer. das schließt sich meines Erachtens ja nicht grundsätzlich aus. Also genau. Das ist ja. Tut sich auch nicht. Das eine ist eine Lebenseinstellung, das andere ist eine Interpretation vielleicht. Ja, gut. Ja. Schließen wir mal das Thema ab und widmen uns mal wieder wichtigeren. Das ist auch ehrlich gesagt eine Lebenseinstellung. Bier trinken? Schokobier. Schokobier. Schokobier ist eine Lebenseinstellung. Also, liebe früher drei Belsche Schoko, jetzt drei Fläschchen Schoko, oder? Liebe Freunde des hochprozentigen Bieres, wir trinken jetzt als nächstes Meisels and Friends. Max. Wer sind die Bock. Friends? Ja, also, das wird jetzt Pech. Wird Pech 7,5. Das wird Pech. Nee, noch geht so wenig. Geht sogar. Ich habe gedacht, es wäre noch dunkler. Ey, das ist ein Staud, oder? Der Stausee schaut aus wie ein Staud. Das ist ein Porter, müsste das sein, oder? Chocolate Porter. Ja, Bock. Staud steht unten. Kraftvoll, vielschichtig und ausgewogen. Aromen von geröstetem Malz, verbunden mit einer karamelligen Süße. Anklänge von Zartbitterschokolade mit einer Nuance so, nur von dunklen Waldbeeren. Ein Feuerwerk der Genüsse. Ein Feuerwerk. Also, da wird stark steht schon unten. Ein Kollege von mir hat letztens eine Belgien-Bier-Tour gemacht. In Belgien? Ja. Und hat gespieben? Das weiß ich nicht. Allerdings hat er... Der hat wirklich sich den, kennt ihr Michael Jackson, also nicht den Sänger? Ja, sondern natürlich. So, ja, nein, ich rede von dem Bierkritiker Michael Jackson, der natürlich nicht. Diverse Bier-Reiseführer geschrieben hat auch. Und der hat so 400-500 Seiten Almanach über belgische Biere geschrieben von Michael Jackson. Belgian Beers, glaube ich, heißt der einfach. Ding, ding, ding, ding. Jetzt probieren wir erstmal das Schokobier. Schoko. Gut. Jetzt stoßen wir nicht mehr an, oder was? Boah, das kann nicht. Boah. Jetzt ist ja bekanntlich ein großer Neißenstein. Dunkler Bier. Ja, schmeckt ein bisschen wie Kaffee. Das riecht schon so. So übergriffig, so. Boah, das ist genau meins. Finde ich auch gut. Das ist viel besser als das blöde Auris da. Ja, das Auris ganz gut. Nee, Devil. Das ist, ich das bin, glaube ich, einfach kein Biertrink, oder? Das schmeckt ein bisschen so. Das hat schon was von Zartbitterschokolade, da gibt es nichts. Ja. Das ist auch so rauchig, wie wenn du so. Weißt du, wie das Schlängerler? So ein Schlängerler mit einem Guinness zusammenschützt. Wisst ihr, wie das Schlängerler hätte ich nicht gemerkt. Seid ihr Kaffeetrinker alle? Ja, ja. Und deswegen sei ja ein bisschen. Und ich finde halt. Manchmal kriegst du so Kaffee serviert, gerade in so möchte gern guten italienischen Restaurants. Da haben die das Wasser zu heiß eingestellt und dann schmeckt der Kaffee wie so verbrannt. Mhm. Weißt du, wenn du Kaffee zu heiß brühst, dann hat er ja so ein verbranntes Aroma und das schmeckt so ein bisschen wie verbrannter Kaffee. Mhm. Weißt du, ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal dieses Bieres oder ist es eher. Ich sag nur, ein sogenannter Braufehler. Daran erinnert mich so ein bisschen. An was mich das total erinnert, ist, Kaffee. Weil es zum einen von dieser. Aber so ein bisschen verbrannter Kaffee. Mhm. Von dieser Weichigkeit her und weil du es kalt trinkst und weil es ein bisschen nach Kaffee schmeckt und ein bisschen nach Alkohol. An Liquid Cocaine erinnert mich das ein bisschen. Mhm. Mhm. Nicht ganz so stark, was aber. Was ist das nochmal? Das ist Espresso mit Wodka oder? Nee. Oh, Fusel. Irgendwas. Irgendein Fusel. Und mit viel Zucker, ja. Ich glaube mit Wodka, ja. Und ich glaube, ein bisschen Sahne ist, glaube ich, auch mit drin. Irish Cream oder sowas vielleicht. Aber das wäre dann B52, ich weiß nicht genau. Aber ja. Aber, also ich finde es gut. Gleich mal auf unsere. Ich fände es gut als irgendwie so. Nachtisch. Als so Shot. Ein Dessert-Bier-Shot. Aber doch nicht, um irgendwie einen halben Liter davon zu trinken. Naja, das Fläschchen ist größer. Aber die Diskussion hatten wir doch schon x-mal, dass es die Saufbiere und die Trinkbiere gibt. Also hier, das wäre jetzt etwas, wie der Wastel so schön gesagt hat, du trinkst ja manchmal so ein dunkles Bier aus einem Whisky-Tumbler. Ja. Und so, also da finde ich. Genau, das würde sich auch gut. Das Problem ist halt, das ist eigentlich, ich finde halt hier, solche Biere sind eigentlich gemacht für so Runden wie jetzt heute Abend. Jetzt vielleicht nicht als fünftes oder sechstes Bier, aber wenn wir jetzt sagen würden, wir sitzen mal zusammen Und jeder trinkt davon 0,2 oder was ist ja, da drin genau. Jetzt? 0,75, also irgendwie ja, so 0,15 oder sowas pro Nase. Dafür ist es genau gut. Also jetzt, ja. Ich würde mir jetzt nicht die ganze Flasche reinstellen wollen, aber so. Das würde ich auch nicht packen. So ein 8 bis 14 Gänge-Menü und dazu zu jedem Gang so ein 0,2er hiervon. Ja, dann also ja. Finde ich gut. Jetzt muss ich euch mal fragen. Hinterher den Harald Junge. Was ist denn in so einem Liquid Cocaine drin? Ne, du googelst doch gerade, oder? Also ich hätte einen Espresso ist auf jeden Fall drin, Zucker Wodka. Und Wodka. Und ein bisschen MDMA. Und ein Schlückchen Salz. Ich finde es ganz eigenartig, weil in allen Rezepten, die ich hier anders. Da gibt es ja keinen offiziellen. Der steht einfach nicht in Dingsbums Schubecks, nein nicht Schubecks, Schumanns Cocktailführer. Ja, aber also was würdet ihr euch denn erwarten, was da drin ist? Kaffee auf jeden Fall. Kaffee mit viel Zucker, weil das geht direkt in den Blutbahn dann. Und wahrscheinlich Wodka. Der Alkohol ist vorhanden, aber geschmacklich sehr dezent. Genau. Wodka schmeckt ja nach nichts. Ich sehe hier nur Liquid Cocaine Konzepte, Rezepte. Mit Rizinusöl. Mit Jägermeister. Mit Jägermeister. Im Kaffee. Cinnamon Likör. Ich glaube, da musst du ja gleich brechen. Quatsch. Ernsthaft? Levenet. Mhm. Warte mal, vielleicht sollte ich mal googeln und nicht DuckDuckGo. Ja, also wirklich hier. Nimm mal echte. Google. Echte Suchmaschine hier nicht so. Google mal Liquid Cocaine klassisch. Klassik. Der Klassik. So wie er damals 1922 genau. Serviert wurde. Liquid Coconut Oil. Ja. Der. Mhm. Da ist wieder was. Für die Happy Ending Massage. Ja, genau. Muffen schön. Mach die Muffe schön. Also, es ist Jägermeister und Goldschlager. Was? Nee. Nee. Goldschlager. Aber im Leben nicht. Und Goldschlager scheint so ein Cinnamon-Shot zu sein. Goldschlager. Nicht in meiner Welt. Du bist auch so ein Goldschlager, bist du auch. Ja. Jeder Goldschlager. Ich habe hier schon die Schlagerschleife ums Mikrofon. Das stimmt allerdings hier. Das, Dieter Thomas Heck. Ja, genau. Das so, Gedächtnismikro hast du da. Cocktails-Wiki. Liquid Cocaine. Jetzt kommt's. Jäger. Ein Drittel Shot Jägermeister, ein Drittel Shot Cuervo Tequila und ein Drittel Shot 151 rum. Das gibt's ja, das ist ja was komplett anderes. Na, das ist einfach also, ich glaube, der Wassel und ich haben das gleiche getrunken. Amaretto, ja. Grand Marnier, Southern Comfort, Wodka. Ich habe den in der schnellen Liebe getrunken und ja. Ich glaube, dass wir in der Rennbahn dann auch getrunken haben. Ja, also ich glaube, das ist sehr schwierig. Wir haben den schon oft getrunken beim Stammtisch. Bei Cocktails ist es generell schwierig, vor allem wenn sie halt jetzt nicht so Common Sense sind, dass es da offizielle allgegenwärtige Rezepte gibt. Ja, die klassische Manhattan. Ja, genau. Aber bei allen anderen Sachen. Also es gibt hier verschiedene Black Dude. Black Dude? Und den Spiced Mixology. Also EU. Liquid Cocaine, würde ich sagen, geht am ehesten noch in die Richtung von einem Black Russian. Mhm, hätte ich auch gesagt. Black Russian. Gut. Feine Sache. Okay, also wir müssen da noch mal ein bisschen dran arbeiten. Wir können ja mal die Stammtisch-Podcast. Also, über Getränkenmethoden, eine Ausgehhistorie und ein Liquid-Cocaine-Guide für München. So, jetzt, Adler. Und jetzt? München ist ein gutes Stichwort. Hier, entdeckt schnelle Liebe irgendwann im... Ja, eben. Ist da ein Bild von dir drin? Schnelle also, Liebe, da kann von uns kein Bild sein. Natürlich nicht. Und dann fange ich jetzt mal mit meinem Thema an. Ja? Ja, oh Gott. Unser Oberbürgermeister. Der Reiter. Wer? Dieter. Der blaue Reiter. Wer? Der goldene Reiter. Also nur noch mal kurz, nur der Vollständigkeit halber. Nur der Vollständigkeit. Also in München. Alles gut. Und in München versteht man unter einem Liquid Cocaine. Hm? Hängt drauf davon ab, aber frischer Espresso zusammen mit Wodka und Zuckersirup kalt geshaked. Ja, da wäre ich dabei. Zum Beispiel, das ich gerne zum Beispiel, schnell, auch zum Beispiel da, schneller Liebe oder, ja, ich nicht da. Oder im Valentinstüberl, ist ja bei mir gerade um die Ecke, gibt es das. Ja. Gut. Also, wo ich ihn schon getrunken habe, Valentinstüberl, schnelle Liebe, Enrico Palazzo, Robinson Bar, Lola, Nage und Sauge. Mhm. Café Kosmos, Schall und Rauch, Holy Im Home. Valentinstüberl waren wir nicht in der Rennbahn wahrscheinlich. Ja, in dem Valentinstüberl waren wir da. Den hat es den Granit auch nicht gegeben, den hatten die zwar oben auf der Karte, aber nicht da. Ja, genau, also. Jetzt hat. Der Münchner. Es geht um den Verkehr in München. Welchen Verkehr? In Analverkehr. Im Berufsverkehr. Ach der. Das ist ja langweilig. Der Professionelle, also. Du meinst? Im Mai, wenn es recht schön ist und schon warm, aber noch nicht so bewaldet. Du fährst also von Norden in die Stadt rein. So. Staut sich's mal. Lass mal den Jens mal was erzählen, komm. Mein Thema der letzten Woche, oder sagen wir der letzten drei Tage, war ja, dass eine süddeutsche Zeitung ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der darüber berichtet hat, dass unser Oberbürgermeister Dieter Goldener Reiter. Thomas Kuhn. Dieter Thomas Heck. Dieter das, Thomas Heck. Dieter Reiter. Ich finde, dass die Ankündigung schon ein bisschen wertend ist, ja. Wieso Goldener Reiter? Ja, das ist so. Dass ich den gut finde, oder wie? Kann sich jeder seine Meinung bilden. Dass er darüber nachdenkt, ja. Manchmal ein, auch nachschenkt. Ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mit bestimmten Emissionen in München zu verhängen. Mit bestimmten Emissionen? Ich habe gedacht, es geht um alle Dieselfahrzeuge. Nein, die Euro 6-Norm schaffen, die dürfen dann noch. Also ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in München zu etablieren, weil die Feinstaubbelastung in der Stadt zu hoch ist. Nein, da ging es nicht um die Stickstoffdioxid. Ganz genau. Das ist nämlich auch, weil die Feinstaubbelastung nämlich wohl in den letzten Jahren seit auch Geschwindigkeitsbegrenzung so deutlich runtergegangen ist. Okay. Ist das so? Das weiß ich nicht, aber das zumindest meine ich in diesem Artikel das auch so gelesen haben, dass es vornehmlich jetzt um die Stickstoffdioxid-Belastung gegangen ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Stickstoffdioxid Teil des Feinstaubproblems ist. Aber das ist egal. Sagen wir so, ist Teil des Dieselproblems. Ja. Aber das eine ist ein Gas, wie soll das Feinstaubproblem betreffen? Nein, es ist ein Problem des Dieselmotors, ja, den das er schon erzeugt. Das in der Tat wahrscheinlich, ja. Genau. Okay, also auf jeden Fall. Raus mit dem Lungenharing oder was das da ist. Lungenharing. Ritzel, dann können wir nämlich essen. Salörach. Ich rede jetzt mal ein bisschen, gell? Und dann dürft ihr gerne einsteigen. Also, ich habe ja schon vor einem, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich schon darüber nachdenke. Autofreies München. Dass ich es gut fände, wenn der langsam. Auto-Individualverkehr in der Münchner Innenstadt, also konkret innerhalb des mittleren Rings in München. Alles klar. Verboten wird. Du alter Spießer. Richtig, genau, ich alter Spießer. Weil ich der Meinung bin, dass eigentlich diese Stadt diese Autos nicht braucht. Ja, ja? Bei dir. Ja, vollkommen recht. Das ist eine unglaubliche Belastung für alle Anwohner. Wir haben hier hohe Mieten, wir haben eigentlich einen hohen Lebensstandard und lassen uns im Grunde genommen die Stadt durch diesen Autoverkehr irgendwie so kaputt machen. Jetzt haben wir gesehen, dass irgendwie in München an der Mehrzahl der Tage diese Feinstaubgrenzwerte überschritten werden, teilweise drastisch überschritten werden, die EU eigentlich vorsieht. Und offensichtlich ist die Stadt langsam willens, diesen Grenzwertverstoß zu reglementieren. Also wenn ich dich richtig verstehe, geht's dir vornehmlich um den innerstädtischen Verkehr. Nicht darum, um zum Beispiel bundesweit neue Verkehrsstatuten für Abgasentladungen oder so. Nein, für mich ist einfach ganz, ganz klar die Überlegung, was würden wir eigentlich verlieren, wenn wir den Verkehr innerhalb des mittleren Rings verbieten würden, also den Individualverkehr innerhalb des mittleren Rings verbieten würden, und was würden wir gewinnen, wenn wir das machen? Und ehrlich gesagt, ich sehe den Gewinn als deutlich höher als den Verlust. Helft mir mal gerade als noch nicht so langjähriger Münchner mittlerer Ring ist wo ungefähr? Das ist praktisch BMW-Welt oben. Nee. So, ne? Ja, Petul im Norden. Wo die Taufe war. Und, genau, und bis dann Luise-Kieselbach-Platz runter. Ja. Dann unten, was ist denn das, der Ständlerstraße? Wo ist das drüben? Rum, Kim, Heinhausen, Sendling ist das. Innsbrucker Ring drüben, Richardstraße. Weil der Stadion. Ja, ja, ja, alles noch drin. Genau. Also ich bin ja bekanntlich ein großer. Ich muss dazu vielleicht noch sagen, ja, mir ist schon klar, dass dann sozusagen ganz, ganz viel Verkehrsmöglich, also ganz viele Möglichkeiten wegfallen. Aber ich bin halt der Meinung, dass eigentlich die Stadt in die Pflicht genommen werden müsste, im Sinne von, naja, wenn ihr sowas verbietet zum Schutz eurer Bürger und auch einfach um die Lebensqualität innerhalb der Stadt zu erhöhen, dann müsst ihr natürlich entsprechende öffentlichen Nahverkehr alternative Möglichkeiten schaffen. Also beispielsweise ab dem Moment, wo du dein Auto stehen lassen musst, müssen natürlich entsprechende Parkmöglichkeiten vorhanden sein. Da muss öffentlicher Personennahverkehr innerhalb der Verbotszone wirklich dicht sein, und ich rede von alle 3 Minuten muss da einfach den Leuten irgendwie ein Bus oder eine Trambahn oder sonst irgendwas zur Verfügung stehen. Es muss einfach klar sein, die Leute können hier weiter irgendwie von A nach B kommen, aber eben nicht mehr in Autos, die die 6-spurige Straßen benötigen und gleichzeitig auch noch laut sind, Emissionen verursachen. Ja, ja, aber das Problem ist ja, dass jetzt dieser Vorsprung eines Dieselfahrverbots ja deine Idee in keinster Weise bekräftigen würde oder verbessern würde, weil also ich hätte auch gedacht, es fällt ja nur ein Segment der Fahrzeuge weg, aber die Fahrzeuge allgemein dürfen trotzdem noch fahren. Ich hätte auch gerne davor noch vom Jens gehabt, ob du wirklich vom Individualverkehr an sich oder vom Durchgangsverkehr sprichst, weil der Individualverkehr wie willst du das beschränken? Wie du es beschränken willst, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber es gibt schon Leute, die, sag jetzt mal, um von A nach B zu kommen, durch die Innenstadt fahren, und es gibt aber halt einfach Leute, die in der Innenstadt wohnen, die aber Güter wie Getränkekästen oder Kinderwägen oder weiß der Geier was zu transportieren haben und damit einen Individualverkehr logischerweise kreieren, den die vor Ort einfach ganz einfach brauchen. Für Anwohner gibt es natürlich Ausnahmen. Ja, aber dann nur praktisch. Zahlen ja auch die hohen Mieten. Ja, aber dann nur praktisch, um im Auto reinzufahren, und dann kannst du praktisch dein Auto abstellen. Ja, ich kenne also aus meinem näheren Bekanntenkreis niemanden, der spaßeshalber mal so durch die Münchner Innenstadt fährt, der auch selber in der Münchner Innenstadt wohnt. Ja, das macht man einfach nicht. Ja. Also du fährst halt ein CL 500. Spaßeshalber ist jetzt übertrieben, ne? Aber wenn ich jetzt von mir aus zum Rosenheimer Platz müsste, dann ist der klassische Weg über den Altstadtring eigentlich. Ja, aber fährst du der klassische Weg ist doch, dass du in die U-Bahn steigst. Nein. Es ist schneller. Moment, es geht nicht darum, ob ich die U-Bahn nehme oder das Auto nehme, sondern wenn ich das Auto nehme, ist der Weg durch die Innenstadt und nicht aus. Ach so, ja, natürlich. Ja, gut, weil es direkt ist. Aber ganz ehrlich, die wenigsten Leute, die in der Innenstadt wohnen, nutzen auch wirklich, also fahren mit dem Auto. Die es gibt diese Edge Cases, ja, die Leute, die auf ihr Auto schwören, das soll, okay, ja, denen will ich auch gar nichts Böses tun. So, mir geht es wirklich um die Leute, die im Grunde genommen sagen, ich muss da irgendwo hin, ich komme von außerhalb, also fahre ich da halt mit dem Auto hin. Und das ist einfach meines Erachtens ein unglaublicher Verlust an Lebensqualität der Leute, die hier wohnen. Ich meine, in normalen Städten gibt es Umgehungsstraßen. So, aber die Leute, die halt in den Innenstädten wohnen, die haben halt diesen Luxus nicht, ja. Also ein Stück weit verstehe ich es schon. Also wenn ich mir jetzt mal folgende Situation vorstelle, ich bin aus Allershausen oder weiß ich nicht und gehe in München in die Oper. Dann fahre ich die A9 rein bis Freudmanning, steige in Freudmanning, steige ich in die U-Bahn um, steige 10 Minuten? Ja, Umsteigezeiten mal hin oder her, das kann ich ja vielleicht noch zeitlich irgendwie einplanen. Fahre ich rein mit der U6 bis zum Marienplatz und marschiere vom Marienplatz aus, marschiere ich zu Fuß bis zur Oper, weil es ja da keine Busverbindung oder sonst irgendwas gibt. Also diese Strecke muss ich auf jeden Fall zu Fuß gehen. Mhm. So, jetzt bin ich hier in meinem schicken Smoking und im Abendkleid. Und es hat schon 30 Grad. Ja. Entweder es hat 35 Grad, das ist die eine Seite der Geschichte, oder es schüttet wie aus Kübeln. Da kann ich schon irgendwie mit dem Schirm, aber trotzdem bin ich dann zumindest untenrum irgendwie nass und hin und her. Und die Alternative, die aktuell besteht, ist immer noch, ich fahre ins Parkhaus von der Oper unten rein, fertig, aus dem Haus. Hast du schon mal gesehen, wie viel das kostet pro Stunde? Ist der dann auch egal? Wie oft, keine Ahnung, wenn ich einmal im Jahr in die Oper gehe. Aber was du doch jetzt so schreibst, ist doch eigentlich wirklich so ein Edge-Case. Aber ich glaube, das sind ja nicht die Leute, die den ja, aber was du immer sagst, über die Pendler. Aber wie wäre es jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, glaubst du, so viele Pendler fahren mit dem Auto rein? Guck dir mal hin. Ja, das ist total krass. Friedrich-Leopold-Straße. Ja, oder bei mir die Lindwurmstraße. Oder bei mir allein nur die Nymphenburger Straße. Die ist quasi zweispurig, aber das ist, also da geht es nicht mehr vorwärts. Hast du den Artikel vom Grusi gelesen? Nicht alles auswärtige Pendler, das sind sogar innerstädtliche Pendler, wo ich mich immer denke, warum fahrt ihr denn mit dem Auto? Die meistbelastete Straße in München ist die Hohenzollernstraße. Das hat mich total. Ja, ja. Ich hätte jetzt gesagt, das ist, wenn dann der Frankfurter Ring oder sowas, die Hohenzollernstraße. Nein, die ganzen Straßen dort von der, ich kann jetzt nur von meiner Gegend sprechen, wenn du dann da, also wenn du fährst halt weiter, dann zum Beispiel am Löwenbräukeller vorbei, da fährt ja diese andere, die da Richtung Stiegelmeierplatz, genau, die, da ist alles dicht, hinten drin in Schwabing sind alle Straßen dicht, bis vor an Königsplatz, da hinten rum ist alles dicht, das ist total krass. Also, ich frage mich immer, warum die Leute da überhaupt fahren, und du siehst da jetzt nicht, das sind jetzt nicht Ebersberger oder sonst irgendwas, die da alle im Stau stehen, wo ich mir denke, ja klar, die müssen mit dem Auto fahren oder wollen lieber mit dem Auto fahren. Das sind vor allem nahe Münchner und innere Münchner, die da rumfahren. Das finde ich, das halte ich immer für total bescheuert. Ich bringe meiner Oma einmal die Woche Lebensmittel vorbei. Ja. Da fahre ich die A94 rein, wenn die Rammersdorf wohnt, bis zu ihr hin im Berufsverkehr geht. Aber von ihr bis zu mir heim an einem Sonntagnachmittag brauche ich 12 Minuten und im Berufsverkehr brauche ich 1,5 Stunden. Ja. Du hast keine Chance. Du bist da vollkommen in einer Mausefalle gefangen. Du kommst da nicht raus. Es gibt keine Straße, auf der du irgendwie aus diesem Loch wieder rausfahren kannst. Und ich glaube, München hat als extremes Verkehr. Das ist das ja hervorragend. Ein extremes Verkehr. Ich freue mich ja immer, wenn die Autofahrer im Stau stehen. Ich denke immer, aber das ja, ist doch in glaube ich dir schon, aber. Aber in London gibt es zum Beispiel die City Maut, die hat das ja schon irgendwie etwas entschärft. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne also mich in London nicht wenn du, genug aus, aber. Aber wenn du da mal im Urlaub warst und wenn du in der. Wir wollen ja auch nicht, dass sich nur die reichen Leute leisten können. Naja, aber. Ich glaube, dass schon viel getan wäre, wenn es die. Es löst das Problem. Wenn die in München wohnen und in München arbeiten, wenn die alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würden, das würde, viel würden, das ja, würde ja, schon mal klar. Die Situation extrem ja entlasten. Das ist ja das, was ja, ich das, genau, das ist was ich ja das meine. Ist was, was ja, ich nicht ey, verstehe. Da kann ich natürlich mal meinen Porsche rausholen am Wochenende. Ja. Ja, am Wochenende schon. Kannst du ja machen. Aber nicht morgen. Also ehrlich gesagt, das sind ja auch die Leute, die dich es am wenigsten gönnen. Ja, mach Sachen. Ja, diese klassische Sonntagnachmittag mal eben ja, im englischen Garten fahren. Ja, und mal eben in der, zum Haus am See. Mal eben in der, genau, mal eben ins Seehaus oder in die Kolbachstraße, dann eben einen Cappuccino trinken gehen. Und dann irgendwie mit dem dicken Porsche Cayenne Turbo S, ja. Stahlberger Kennzeichen. Ich meine, die Münchner machen es natürlich ja, auch andersrum. Wir fahren halt in Chiemsee. Die Kolonne und Tegernsee. Richtung Starnberger See oder ja, ja, Tegernsee. Mach das mal ja genauso Wochenende, aus. Kannst du vergessen. Da mal, paar Wochen zum Tegernsee. Da wirst du bescheuert, ja. Die Anna, eine Plätschler, jene waren jetzt Stang, die wohnt halt da unten. Und das, also wenn die am Wochenende irgendwo hin muss, das kannst du vollkommen vergessen. Du hast kein öffentliches Nahverkehr. Ja. Die sind gefangen. Du kommst da nicht raus. Ja, das ist die Hölle. Haben die nicht ihre kleinen Schleichwege? Die Locals? Ja, da sind auch zu viele Locals, als das mit Navis heutzutage hast du keine kleinen Schleichwege mehr. Nee. Okay. Sobald sie es irgendwo staut, fahrt einer zwei Straßen weg davon und dann lässt er sich vom Navi irgendwo durchführen. Aber mich erinnert diese Diskussion zumindest in Ansätzen an einen Podcast von uns vor ein paar Jahren, glaube ich, als wir darüber sprachen, wie wird autonomes Fahren und Elektromobilität den innerstädtischen Verkehr verändern, auch das Pendeln rein und so weiter. Mhm. Aber Elektromobilität wird den Stau ja nicht verändern. Nee, aber dass die These damals, da warst du noch nicht Mitglied der Stammtisch-Crew, war eigentlich zu sagen, du schaffst es. Wieder dann der Blick vom Hinzimmer gerade. Nein, aber die. Habe ich jetzt auch nicht kapiert. Macht nichts. Egal. Nein, aber die These damals war. Ja, genau. Die These war ja damals, dass du heute eigentlich in den Innenstädten Autos praktisch hast, die eigentlich nur zu einem absoluten Bruchteil genutzt werden. Ja, also das ein Großteil, also wenn ich jetzt, ich nehme nur mal das Beispiel von mir in Katar. Katar hat irgendwie ein kleines Auto. Moment. Katharina Katar. Hat ein Auto, weil sie irgendwie wieder ein Auto haben wollte. Das Auto wird, wenn es hochkommt, die Woche einmal, zweimal bewegt, weil sie muss damit nach Oberhaching in die Schule fahren. Okay, legitimer Anwendungszweck, weil öffentliche Anbindung ist extrem schwierig. Aber ansonsten steht dieses Auto rum. Und die These, die wir damals hatten, war, wenn man jetzt unterstellen würde, dass du das praktisch substituierst und sagst, es gibt halt zukünftig einfach statt, keine Ahnung, wie viele Autos es in München gibt, aber wahrscheinlich größer 500.000, sagst, du hast dafür 150.000 autonom fahrende Autos, dann kannst du trotzdem dieses Verkehrsaufkommen oder den individuellen Bedarf nach individuellem Verkehr oder Transport kannst du trotzdem abdecken, weil diese Autos dann halt einfach rund um die Uhr fahren. Ja? Aber ich meine, dass in diesem Zusammenhang auch aufgetaucht ist, dass genau das Gegenteil passieren kann, dass du nämlich durch immer mehr Carsharing-Möglichkeiten einfach die Leute, die jetzt schon kein Auto haben und den ÖPNV nutzen, wieder zurückführst, dass sie nämlich Carsharing-Autos nutzen. Die These war damals eine andere. Wir haben dann gar nicht so weit gesagt, dass du selbst fährst, sondern dass das vollautonome Fahrzeuge sind. Du gibst halt einfach in irgendeinem Portal oder sowas an, ich muss morgen um 17:45 von meiner Heimatadresse in die Nymphenburger Straße, fahre mich hin und da kommt ein automatisches Auto, das sammle ich ein und das ist idealerweise so aufgebaut, dass es auf dem Weg dann noch 2-3 Leute mitnimmt, die in die gleiche Richtung müssen, also praktisch wie kleine Busse, ja. Aber mit dem. Ohne Fahrplan, aber dafür kannst du halt das individuell rufen, ja. Und wenn du sagst, ich will alleine fahren, dann kostet sich halt ein paar Euros extra. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das schon irgendwie die Zukunft eigentlich sein muss, ja. Ja. Das würde auf jeden Fall viel. Weil dann würdest du diesen Elektromotor, genau. Und wie viel effizienter man dann eben Straße ausnutzen kann, ja. Dann brauchst du halt keine 6-spurigen, sondern nur noch 3-spurige mehr. Ja, du hast halt trotzdem diesen Aspekt nicht, also der Punkt ist ja valide, wenn du irgendwie den Großeinkauf hast, dann kannst du halt sagen, okay, dann wohin kommt halt ein größeres Auto oder sowas, ja. Ja, und was mich, und dann lässt es dir einfach nach Hause liefern, weil ehrlich gesagt, Großeinkauf werden wir nicht mehr lange machen. Ja, das ist ja bei mir der Punkt, wenn ich mich jetzt selbst beobachte, ich bin echt ein Petrolhead, wie man so schön sagt, ich bin echt ein Autonah, habe trotzdem, seit ich in München wohne, kein Auto mehr und vermisse ich's? Ja, tue ich, aber nicht den innerstädtischen Verkehr und nicht, weil ich jetzt irgendwie, sowieso nicht. Nicht irgendwie, weil ich am Wochenende mir nicht den Kofferraum vollladen kann, sondern mir fehlt eher dieses, ich kann mal auf der Autobahn Gas geben oder sowas und das mache ich mittlerweile einfach, indem ich dann immer nochmal irgendwie dienstlich Mietwagen fahre und dann ist das auch okay. Und ich glaube halt, dass, wie du schon sagst, Jens, dass ich dieses Bedürfnis nach, ich muss etwas Größeres transportieren oder ich muss meinen Wocheneinkauf transportieren, dass das halt sich irgendwann erledigt, indem substituiert, ja. Ja, entweder bestellst du es direkt oder ich glaube, dass es halt auch bald dazu übergehen wird, dass du sagst, um dieses Einkaufserlebnis zu behalten, was du ja haben willst, was ich auch haben will. Also beim Supermarkt-Einkauf brauche ich das. Nö, auch auf dem Markt oder sonst irgendwas. Also mich befriedigt dieses. Also ich bin ja jemand, der sehr, sehr viel bei Amazon Prime bestellt, weil mir das einfach, haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, die Möglichkeit gibt, dass ich auch nach 20 Uhr noch Sachen bekomme, was einfach bei mir berufsbedingt einfach notwendig ist. Aber ich bin auch jemand, der gerne einkaufen geht. Einfach nochmal Lebensmittel in die Hand nehmen, nochmal gucken und einfach auch so mal durchschlendern. So, jetzt mache ich das momentan halt im Supermarkt bei mir um die Ecke, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das perspektivisch halt dann so ist, dass selbst wenn du das in Anspruch nimmst, dass du dann sagst, okay, ich hätte jetzt hier 4 große Tüten und muss noch eine Kiste Bier transportieren, dass es dann auch Möglichkeiten gibt, dass die halt sagen, komm, schmeiße es hier in unser Transportauto rein und du wirst noch schnell nach Hause gefahren damit oder sonstiges. Also das ist ja alles denkbar, ja. Also ich glaube aber schon, dass gerade durch diese ganze Online-Bestellerei, dass da schon auch Verkehr kreiert wird. Dass du einfach Transport und Lieferverkehr, du hast ja. Ja, aber alle das Dinge ist doch, aber was, das ist, aber doch das, kein, ist ja, das ist doch kein relevanter Teil des Verkehrs. Ja. Also der Verkehr, der doch den Stau ausmacht, sind doch die Leute, die alleine in einem Supermarkt fahren. Genau. Weil das ist ja viel effizienter. Die alleine in einem 50-zigen Auto fahren. Aber die Leute, die alleine zum Supermarkt fahren, das ist auch noch nicht das Riesenproblem. Nein, ich rede über Pendler. Nein, das Problem sind die Berufspendler. Ja, das ist das Problem. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst, also wir sagen jetzt mal, 4 oder 5 Leute bestellen bei Amazon Prime ihre Lebensmittel oder 4 oder 5 Leute fahren individuell zum Supermarkt. Das Ding ist ja, der Prime optimiert ja schon mal, indem er, sage ich mal, eine Route festlegt und dann fährt dieser Typ, der das ausliefert, der fährt schon eine optimierte Route. Das heißt, da fahren schon mal nicht 5 Fahrzeuge für das Gleiche, sondern da fährt einer und der fährt halt für 5 Leute. Also da, ich glaube, wenn du das komplett substituieren würdest, würdest du also locker halbieren, dritteln, vierteln das Verkehrsaufkommen. Wenn du rein diesen Aspekt betrachtest, Hausfrau, Hausmann, Familie fährt zum Einkaufen und stattdessen die gleiche Anzahl an Personen bestellt in irgendeinem Online-Dienst die Ware. Weil die legen ja von vornherein optimierte Routen fest, die haben ein Auto, ein größeres, und da ist alles drin und dann fahren die das ab, ja. Andererseits hast du aber natürlich Produkte, die in großen Mengen geliefert werden, wenn du die alle einzeln... Welche Ware? Weiß ich nicht, Sportschuhe, was ja, aber das bleibt ja so trotzdem so. Aber das ist ja, es geht ja darum, dass du, wenn wir 4 jetzt, jeder von uns würde jetzt online bestellen bei Amazon Prime und wir würden sagen, du bestellst einen Kasten Bier, hier eine Kiste Spargel, einmal Tomaten und ich mache. Du bist unser Spargelmann, Mann. Ja, Mann. So, dann, ich dann, habe dann, ein ziemlich dann, schlechtes dann, Image, muss dann, ich dann fährt. So, Bier ist doch gut. Also, ich finde eher, Bier ist ein gutes Image. So, dann haben wir alle bestellt und dann sagt der Amazon, guck mal. Ergibt sich folgende Route draus und dann fährt er den an, der am nächsten am Depot ist und wir würden ansonsten 4-mal ins Auto steigen und würden 4 von uns individuell losfahren. Dann ist das ja viel höheres Verkehrsaufkommen. Aber nur, wenn du das jetzt mal von, dass wir nahe zusammen wohnen vielleicht und, oder die Range der Leute, die bedient wird, innerhalb eines nahen Umfeldes gleichzeitig bedienen wird. Aber wenn wir jetzt alle einen Kasten Bier bestellen und diese 4 Kästen Bier werden alle aus Augsburg, Reinickendorf oder sonst was einzeln hierher geschickt, dann hast du natürlich Wetzlar nicht. Ja, beim Kasten Bier wird es das vielleicht wirklich nicht, aber bei viele andere Versandstellen von Amazon, gerade speziell sind dezentral in Deutschland verteilt, was ja eine gewisse Sinnhaftigkeit hat, dass du eben die Strecken verkürzt. Aber genau, trotzdem sind die Strecken pro Produkt im Gegensatz zu Sammellieferungen dieses Produktes sind auf jeden Fall mehr. Nee. Also die bündeln ja immer schon. Also ich glaube, das ist ja das klassische Traveling-Salesman-Problem. Der Jens wird sich erinnern an Logistik im Hauptstudio. Bist du auf jeden Fall dadurch deutlich effizienter. Aber okay, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das soweit ist. Aber dann liefern uns das Drohnen und dann hat sich das Problem verkehrstechnisch auch erledigt. Aber das ändert nichts an und darauf wolltest du ja wahrscheinlich ein Stück weit eher hinaus, diesen Personenindividualverkehr, oder? Und vor allen Dingen finde ich interessant sozusagen diese ganzen Reaktionen darauf, ja. Also da ist jetzt sozusagen ein Münchner Oberbürgermeister, der sagt, ja, wir könnten ja mal drüber nachdenken, ob wir da nicht irgendwie dann Fahrverbote, weil was anderes fällt mir gerade nicht ein. Und dann kommt unser CSU-Landesvater, der Horst. Der Horst. Gell, der Horst. Der Bundesbleihorst. Und seine Marionette, der Herr Dobrindt im Bundesverkehrsministerium. Der sagt, Salz der Bett. Moment, Alex D. bitte, gell? Alex D., wollen hier keine Persönlichkeitsrechte. Naja, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Die dann sich sozusagen gleich dagegen aussprechen und sagen, ja, also da werden wir alles Menschenmögliche dagegen tun, damit also hier einzelne Städte da nicht dran dürfen und so weiter und so fort. Und kombiniert mit diesem ganzen Diese Emissionsskandal von VW, Audi und sonstigen großen Automobilherstellern, ehrlich gesagt, lässt mich das ein bisschen zweifeln daran, ob die Bürgerrechte nicht doch mit Füßen getreten werden. Also ich finde, wenn Dieselfahrverbot kommt, dann reduziert das vielleicht hier und da ein bisschen den Stickstoffausstoß und ein bisschen die Feinstaubbelastung. Aber du hast trotzdem den Individualverkehr in der Stadt komplett. Der wird bleiben, weil die Leute, die können, die steigen halt dann um auf den Benzinmotor und die fahren dann trotzdem wieder in die Stadt rein. Und was für mich persönlich die größte Belastung des Individualverkehrs in der Stadt ist, ist die Lärmbelastung und die bleibt. Weil du die nämlich durch die Motoren immer hast, egal. Die habe ich auch. Jetzt. Eben, und deswegen. Der Lärm belästigt mich persönlich am meisten. Ganz genau. Das ist genau der Punkt. Und deswegen ist es total egal, ob du jetzt den Diesel nicht mehr in die Stadt reinlässt, weil das Auto trotzdem in die Stadt fährt. Ja, weil aber es jetzt, nämlich aber, dann aber ein machen, anderes ist. Aber jetzt machen wir mal eine weitere, dann musst du ja sagen, mal eine weitere Hypothese auf. Komplett also sagen, alle Autos verbieten. Ja, das ist ja eigentlich. Für mich wäre jetzt die Frage. Jetzt denken wir mal nicht 20 Jahre weiter, sondern wir denken mal 40, 50 Jahre weiter. Spätestens dann bin ich der Überzeugung, wird es ja keinen Verbrennungsmotor mehr geben. Also ich glaube, in 20 Jahren werden wir immer noch, ein Großteil wird immer noch Verbrennungsmotor sein. Aber ich bin nur optimistisch. Egal, der Zeitraum. Ja. Aber sagen wir mal, in 40 Jahren. Ja. Sind wir gute Dinge, dass dann wahrscheinlich nur noch Elektromotoren. Ich glaube, dass du eine ziemlich lange Spanne hast, wo du oder Übergangsschwelle hast. Ja, ja, eben deshalb habe ich 40 Jahre gesagt. So, wenn, dann wäre ja dieser Aspekt der Lärmbelästigung, die wird außer jetzt quietschen, hupen und so weiter, wobei. Ja, das ist und, ja kein Lärm. Und auch der Abgasbelästigung wäre weg. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es trotzdem charmanter, auch wenn es alles Elektroautos wären, wenn es keine Autos mehr gäbe in der Innenstadt. Zumindest weniger, sodass du dich auf den Straßen mehr bewegen kannst. Oder weil ich einfach sage, mir ist das heute Abend wieder so bewusst geworden. Ich habe dich angerufen, als ich im Büro los bin, bin mit dem Fahrrad hier zu dir gekommen. Ja. Ohne Scheiß, da bin ich dreimal bald über den Haufen gefahren worden. Mhm. Und ich bin sehr passiv gefahren. Und das wird durch andere Art von Motorisierung nicht besser. Nö, aber du kannst. Und wie die letzten Arschgeigen sind nie gefahren. Aber wenn, ne? sobald du generell Individualverkehr verbietest und das quasi mehr oder weniger als öffentlichen Nahverkehr austauscht, kannst du das ja viel besser optimieren und kannst damit viel weniger Straßen nutzen, als sie jetzt gebraucht werden. Du meinst jetzt, wenn wir diese autonomen Autos haben, das meinst du? Ja. Ich meine, vielleicht musst du den Ansatz auch ganz woanders machen. Wenn ich mich jetzt mal im Freundes- und Bekanntenkreis umhöre, finde ich glaube, keinen einzigen, der sagt, ich hätte ungern Homeoffice. Ja? Und diese Anwesenheitskultur in vielen Firmen, die bricht zwar ein Stück weit auf, aber das muss noch viel mehr aufbrechen. Und wenn einfach ein Großteil der Leute von daheim aus arbeitet, dann fällt auch eine ganze Menge Berufsverkehr weg. Mhm. Und von den Arbeitnehmern ist ja, glaube ich, ich glaube, das ist eher von Arbeitgeberseite aus, die da dagegen sind. Ja, ja, mit Sicherheit. Also ich bin, aber das ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Also ich weiß, dass Yahoo hatte das ein Jahrzehnt lang. Da gab es keine Anwesenheitspflicht. Und als die dann gekriselt haben und da einen Managementwechsel gab, wurde diese Anwesenheitspflicht wieder eingeführt, weil die eigentlich nicht mehr wussten, woran die Leute eigentlich überhaupt arbeiten. Die waren eigentlich nie da, die wurden. Ja, ich finde, das ist auch extrem schwierig. Ja? Also, ich glaube, das kann sehr gut gehen, aber da gehört halt viel vom Arbeitnehmer dazu, wie viel Verantwortung er selber ja, mit und das, sich und, ja, erstens und wie das viel und du musst halt auch einen Job haben, der das rechtfertigt. Also, genau, das geht mal, halt auch nicht dir mal überall. Das an. Also ist dein Job, Homeoffice, schwierig. Ja, jetzt mein geht Job, nicht. Das heißt mein, aber nicht, mein, dass ich das nicht wollte. Ja, ja, aber geht halt nicht, ja. So, mein Job. Doch, du musst ja machen wie Homer Simpson dann. Das muss halt so ein. So, also mein Job, Homeoffice, ja, in Auszügen geht mal, aber ich muss eigentlich bei Leuten vor Ort sein. So, wenn wir dann über irgendwas Verkäuferin etc. sprechen, Friseurin, Ärzte etc. Das ist ja dann alles schon nicht mehr möglich mit Homeoffice. Also, ich würde sagen, überhaupt, dass dauerhaft du von daheim aus arbeiten kannst, das sind vielleicht 10-20% der Jobs. Mhm. Weißt du, dieses Homeoffice-Prinzip, das ist immer so eine, das hört sich immer so schön an, aber so dieser direkte Austausch und der persönliche Austausch, das ist schon extrem wichtig. Also ich glaube jetzt, ich kenne deinen Job nicht genau, aber ich glaube, den könntest du von zu Hause aus perfekt machen, weil du brauchst ja eigentlich nur Online-Daten. Ich weiß nicht, wie viel du deine Kollegen dazu brauchst. Ja, ich also. Aber vielleicht mit einem Präsenztag in der Woche oder so würde das vielleicht ausreichen. Na, das Problem ist natürlich, dass du dann sozusagen die Präsenztage aller Leute, die du musst du kombinieren. Ja, natürlich, die musst du halt sozusagen festlegen. Ja, sicher. Also ich gebe dir schon recht, ich würde sagen, 70-80% meiner Arbeit braucht keine Präsenz. Aber das Problem ist halt, wenn du halt sozusagen, also es gibt halt einfach Teile meiner Arbeit, da musst du dich halt irgendwie mit 10 Leuten zusammensetzen. Ja. So, ja, wenn du die halt nicht alle an einen Tisch bekommst. Wo liegt das Problem, die Leute da zu koordinieren, wenn jeder im Prinzip eine Arbeitszeit hat? Ja, mit Skype und was auch immer. Nein, so meine ich es nicht. Aber, ja, doch, würde ja gehen. Der Dienstag ist immer Präsenztag. Genau. Ja, oder eine Online-Konferenz zwischendurch. Das würde zumindest euren individuellen Berufsverkehr um 80% reduzieren. Ja, würde ich sagen, würde gehen. Also bei dir um. Es muss man aber auch wollen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jederzeit die Möglichkeit, statt, wenn ich dann überhaupt mal hier in München bin, statt ins Büro auch von daheim aus zu arbeiten. Das ist mir freigestellt, kann ich so machen, wie ich das für lustig halte. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch an Tagen wie heute, wo ich hätte auch daheim arbeiten können, ich gehe lieber ins Büro, weil ich persönlich das ganz gerne trenne. Also ich will halt einfach, my home is my castle, wie es so schön heißt, ja. Geht mir ähnlich. Ich will einfach nicht daheim arbeiten. Das ist für mich echt, das passiert zwar mal, aber wenn es irgendwie geht, vermeide ich das und sag halt einfach, dann fahre ich lieber mit dem Fahrrad ins Büro, weil dann weiß ich, okay, dann bin ich da irgendwann und ich gehe irgendwann und wenn ich dann da gehe, dann ist auch für mich Feierabend im Normalfall. Naja, für dich ist ja daheim sozusagen wirklich ohne Verpflichtungen. Aber sobald du halt Familie mit Kindern hast, ist halt. Aber das ist ja schwerer, Homeoffice zu machen. Finde ich auch. Doch, bei mir schon. Also ich mache selten Homeoffice. Du kannst ja jederzeit, wenn du wolltest. Ja, ich mache selten Homeoffice, eigentlich fast nie. Ich bin, wenn dann zu Hause, wenn die Kinder krank sind. Und dann arbeite ich auch meistens eigentlich fast gar nicht. Oder gar nicht, weil dann sind halt die Kinder krank, dann kümmere ich mich drum. Und wenn ich aber, also ich bin zu Hause einfach nicht produktiv. Also ich krieg da schon was hin, aber ich bin nicht so produktiv, wie wenn Büro. Ich in der Arbeit bin. Ja, also. Weil da bin ich für mich abgeschottet, da kann ich meinen Kram machen. Ja. Ich ab und zu habe ich halt dann noch irgendwie eine Besprechung mit jemandem, entweder mit einem Kunden oder mit Kollegen, aber das war's. Ja. Und zwischendrin kann ich mich halt auf mich konzentrieren. Aber du beschreibst das bin ich zu Hause nicht. Aber du beschreibst doch jetzt gerade, dass du nur zu Hause bist, wenn die Kinder krank sind oder sonst was. Das ist natürlich klar, dass du dann nicht im gleichen Maß produktiv bist. Nein, aber im Regelfall alleine zu Hause. Ja, aber das bin ich ja nur maximal bis 2 Uhr nachmittags oder so. Und dann sind die ja auch da. Und dann kann ich mich nicht durchgehend irgendwie im Zimmer verkriechen. Das klappt ja dann nicht, weil also ich merke auch, wenn ich daheim mache, also selbst wenn ich, ich mache das ja abends. Weil dann kann ich auch weg sein, weil dann brauche ich auch nichts zu Hause. Also was ich halt merke, wenn ich von daheim aus arbeite, ich mache das schon ab und zu mal, weil ich sage, hey, ich habe keinen Bock schon wieder um 7:15 aus dem Haus zu gehen. Ich setze mich halt dann einfach um 7 Uhr schon mit dem Schlüpper an den Laptop, mache den an. Mhm. Ich kann dann mittags mal eine Runde laufen gehen in der Mittagspause, was bei uns nicht möglich ist, weil einfach kein Duschen und so vorhanden sind. Aber wenn ich mal... Sie haben keine Duschen? Nee, wir haben keine Duschen. Laute Berater und keine Duschen. Ja. Ihr geht doch nie nach Hause, ihr müsst doch irgendwo mal. So, aber wenn ich das jetzt vergleiche, einen Tag im, das kommt drauf an, aber im Tag im Büro bist du halt einfach effizienter. Ja. So viel Bezahlung waren die Duschen nicht mehr drin. Da war nichts mehr, da geht nichts mehr, ja. Muss man stinken. Das ist ja echt ein Nachteil, Mann. Wie sagt man, Gucci, nee, Chanel, haben wir 5 Sack. Ja, genau. Tut man einfach drüber schütteln. Genau, wird einfach drüber geschüttet. Haben wir als 50 Liter Gallone da und dann so. Drüber, ja. Naja, aber ich kann es, also ein Szenario, wo ich es mir sehr gut vorstellen könnte, ist, ich würde jetzt mit meiner Familie weit rausziehen, ja, dass ich den ganzen Stadtlärm nicht mehr habe und den ganzen Kram, und da rede ich jetzt nicht vom Münchner Speckgürtel, sondern weil das ist mir immer noch zu nah, sondern. Meinst du von richtig raus? Ja, von richtig raus. Ja. In so halt einen kleinen, hinterm Spitzingsattel. Irgendwo, wo du halt einfach wirklich am Land bist. Da könnte ich mir dann Homeoffice sehr gut vorstellen, dass du halt nicht mehr reinfahren musst, dass du nicht pendeln musst und dann, okay, dann ist ein bisschen Ineffektivität gut oder okay, weil du nämlich ja mehr oder weniger ein bisschen Spielraum wegen der Pendelzeit noch hast. Bei mir jetzt, mein Büro ist ungefähr 8 Gehminuten zu Fuß entfernt. Insofern, das macht überhaupt keinen Sinn, zu Hause zu arbeiten, weil ich einfach dann schnell dahin gehen kann, dann bin ich da produktiv und kann schnell wieder zu Hause sein. Aber hätte ich jetzt zum Beispiel eine Pendelzeit von mindestens einer Stunde oder so, dann fände ich Homeoffice schon sehr attraktiv. Weil das jeden Tag, also wenn du dann nochmal pendelst, hin eine Stunde, zurück eine Stunde, zwei Stunden nochmal verlieren plus 8 Stunden Arbeit, schon heftig. Ja, vor allem kannst du da zwischendrin dann noch ganz gut den Benefiz wackel, dackel, wackeln. Die verstehe ich nicht. Das ist halt immer die Frage, was du selber für ein Typ bist, ein Stück weit, oder? Klar. Also ich meine, wenn du den ganzen Tag, anstatt irgendwas für deine Arbeit zu machen, stattdessen Wäsche waschst und einkochst und mit dem Hund rausgehst und weiß nicht, dann ist es klar, dass du auch zu Hause nicht vorwärts kommen wirst. Also egal, ob du Kinder hast oder nicht. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich an Projekten konkret arbeitest, denke ich, dass du halt auch zu Hause nebenbei, wenn du mal schnell die Waschmaschine anschmeißt oder die Spülmaschine ausräumst oder den Braten irgendwie reinschmeißt oder so. Ich glaube, das ist alles Sachen sind, die du nebenher machen kannst, weil das effektiv, das ist die Zeit, die du dir einsparst, anstatt dass du mit Kollegen an der Kaffeemaschine stehst. Ja, sag ich ja. Das ist ja dann, du hast ja dann ein bisschen Spielraum, was du halt sonst irgendwie wegen Fahrzeit und sowas verlieren würdest oder sowas, das hast du ja dann da nochmal zusätzlich den Spielraum. Da kannst du ja dann da ein bisschen Zeit vertrödeln und auch zwischendrin mal die Wäsche in den Wäschetrockner schmeißen. Aber wahrscheinlich musst du das dir halt so einrichten. Du musst halt sagen, ich bin immer zu Hause und ich habe da irgendwie meinen Raum, der ist extra. Ja, im Büro. Und da gehe ich rein, rein und da gehe ich auch wieder raus. Also da gehe ich irgendwie zu gewissen Zeiten rein, Mittagessen vielleicht nochmal raus und da sehe ich die anderen und dann gehe ich wieder rein und dann bin ich wieder weg. Dann vielleicht. Du musst halt einfach für dich selber feste Arbeitszeiten auch wirklich kreieren. Ja, genau. Das meine ich ja. Also ehrlich gesagt, bei mir ist es genau andersrum. Ja. Ich, genau das muss ich eben nicht haben, sondern für mich ist dieses Homeoffice eine Frage von Wahlmöglichkeit. Mhm. Ja, also, dass du eben die Infrastruktur schon etabliert hast, um eben zu sagen, ja Leute, sorry, heute ist eben nicht möglich, dass ich von 3 bis 6 irgendwie anwesend bin, sondern ich habe halt erst abends ab 7 Zeit, aber ihr kriegt euer Ding schon irgendwie so rechtzeitig. Ja. Gut, aber dann ist es ja auch irgendwie festgelegt. Dann hast du halt für dich heute festgelegt, zu Hause machst du halt jetzt am Nachmittag von 2 bis 6 nichts oder so und machst dann danach nochmal was. Geht aber natürlich nur, wenn du deine, nennen wir es mal Projekte oder was, relativ autark betreust irgendwie. Weil sobald du mit zwei Mitarbeitern zusammenarbeitest, kannst du nicht einfach kontinuierlich sein. Oder wenn du in die Nähe von Deadlines kommst, geht das natürlich dann nicht. Kontinuierlich, aber das ist natürlich schon, von Tag zu Tag ist da mal ein bisschen was möglich, weil du ja nicht jeden Tag immer mit allen zusammen an einem Ding arbeiten musst. Wir bauen ja kein Schiff. Und der eine nietet und der andere legt die Platten an und sowas. Der dritte ist die Niete. Ja, meistens so bei Teams. Irgendeiner ist immer die Niete. Gut. Gut, bevor der Kai einschläft, oder? Nein. Wir hören jetzt trotzdem auf. Jetzt mag er nicht mehr. Nein, jetzt mag ich nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Zuck die her, sagen wir mehr. Ich habe hier noch ein halbes Bier. Also wenn ich unser Sammelsurium an Bieren, die hier vor uns steht, haben wir auf jeden Fall was hinter uns. Ja. Wir trinken gleich noch die Flasche Olivenöl hier und dann hat es dann was geschafft. Ja. Ja, dann können wir gleich noch einen Kasten trinken danach. Nur Schlückchen. Ich will nichts mehr. Ich hab noch kein Biskuitis. Biskuitis. Du? Mach ich leer. Mach ich leer. Wenn jemand noch was loswerden will, ich habe schon noch ein bisschen was. Ein bisschen was geht allerweil. Ich habe schon die ganze Zeit hier. Ja, da würde ich sagen, schöne Folge war es. Ja, schön, dass wir noch am Leben sind. Wir halten fest, wir sind zur Hälfte des Podcast-Spießers. Und wehe, er ladet nicht runter und hört zu. Zwei wissen es nicht. Aber jetzt ist am Ende, da ist zu spät, muss man einfach sagen. Wer sagt er? Der sich die Folgen nie anhört oder was? Ja, das ist ja mein eigener Rotz, den brauche ich mir nicht anhören. Ja. Ich verstehe dich schon. Ich finde es auch fast nicht zu ertragen. Ja. Bitte. Ich höre mir auch meine eigene Musik selten, muss ich ehrlich dazu sagen. Ja, aber es geht ja nicht darum, ob wir es gut finden oder nicht, es geht ja bloß darum, um die Downloadzahlen ein bisschen zu schön. Ja, genau, um sich selber zu verarschen. Selbsttäuschung ist ganz wichtig, so wie der Clown die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, oder? Wer, der Clown? Der Clown. Den man morgens frühstückt. Mhm. Gut. Dann Servus, würde ich sagen. Und hallo. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Auf Wiederhören. Tschüss. Und danke fürs Zuhören. Mit Dieter Thomas Seck.